Sonntagabend, kurz nach 6. Die Weltraumaffen sind da. Wieder mal in kleiner Besetzung und noch etwas ausgelaugt vom Streamer Mittwoch. Aber wir sind da, das ist ja die Hauptsache. Jo. Ich bin der Marsaffe, ich trage heute mal wieder das Kleid der Weltraumaffen. Und mit mir da sind der Chris. Chris. Hallo. Hallo. Und der Olli Hoff. Hallo. Ja, ich blende Chris mal ein und dann können wir mit unserer relativ kurzen Liste heute schon mal anfangen. Zack, eingeblendet. Ja, irgendwie dadurch, dass unser Mitaffe Abel im Moment beruflich ziemlich ausgelastet ist und so, kam es mit der Vorbereitung etwas dünn diese Woche und dadurch, dass wir halt unser bestes Thema ja eigentlich schon mit dem Emma-Artikel am Mittwoch rausgeschrubbt haben. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch eine Amtseinführung gehabt und Ja, Genau, was für nächste eine Woche. war das? Das war eine tolle Amtseinführung, das muss ich euch sagen, ey. Wirklich. Ich habe es ja komplett mit angesehen, ja. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich wollte ja wissen, was er sagt, damit ich hinterher in der Zeitung sehen kann, was sie wieder für einen Schwachsinn schreiben. Aber fangen wir mal mit dieser wunderbaren Idee an. Korrektiv, das sagt vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer was, das ist diese gemeinnützige Vereinigung, die in Zukunft Facebook helfen will, das Internet zu zensieren, die Fake News zu markieren. Und hier der Herr Schraven, das ist da ein führendes Mitglied bei Korrektiv. Und der meint jetzt, man solle eine Milliarde Euro, ja, für einen kleinen Finger am Mundwinkel, eine Milliarde Euro Fonds auflegen, um überall praktisch Wahrheitsjournalisten zu installieren, ja, vom lokalen Level aufwärts. Und die könnte man aus diesem Fonds bezahlen und die machen sich dann die Mühe für uns, die Realität zu filtern. Das ist doch eine tolle Idee, oder? Ja, Hauptsache, du musst weniger Arbeit machen, so du als Mittelbürger, so. Ja, toll, ne? Ja, eben. Das sind einfach so Erleichterungen. So ein Ja. Wahrheitsjournalist, das ist wie eine Waschmaschine. Oder, Ja. weißt du, du hast einfach, du drückst einen Knopf und du weißt, du bekommst die Wahrheit. Das ist doch ein schönes Gefühl. Ja, natürlich, ja, Genau. das wird so der neue Trend im Internet sein. Neben Katzenvideos wird es auch Wahrheitsvideos geben. Das sind nur die Wahrheit drin, keine Lügen garantiert. Ja. Die Leute wurden bezahlt und haben es natürlich nicht wegen dem Geld gemacht. Ja. Aber also, ich meine, ich habe ja schon Forderungen gehört und ich sehe auch, die Amadeo Antonio bekommt auch eine Menge Kohle, aber eine Milliarde Euro Das ist nur so für diesen krass. Schwachsinn. Ach, Wie weil kommt der, man auf sowas? die Korrektivleute, die wurden irgendwie gegründet, schon aus so einer Stiftung mit ordentlich Geld und hier Herr Soros steckt da wohl irgendwie auch mit drin. Soros! Oh Mann, Alter, das kann doch nicht echt sein, oder? Sag mir, dass das Fake News sind, komm. Nie war Ja. die öffentliche Meinung unqualifizierter. Ohne die simpelsten Regeln des journalistischen Handwerks. Ja. GEMA geht seinen Verbreiten eigenen Weg. hunderttausende Hobbyjournalisten Desinformation. Das ist doch auch richtig asozial. Also eigentlich wirft er hier allen Hobbyjournalisten vor, Desinformation zu verbreiten, Nein, was nein, ja nein, völliger. er wirft ja nicht allen vor. Er wirft nur Hunderttausenden vor. Ja, das sind ja nicht alle, das sind nur Hunderte von Tausenden von Leuten. Ja, du kannst ja durchaus einer sein, der mal die richtigen Sachen macht. Solange du dabei bist, bei dem, was er da will, dann bist du ja der Richtige, der gute Journalist, der Korrekte. Ja. Dann haben wir dann kein wahrer Schotte, kein wahrer Moslem und kein wahrer Journalist. So, ne? Toll. De Maizière bedroht mittlerweile unsere Demokratie selbst. Nein, die Misere. Die Genau. Demisier. Ich dachte schon, jetzt werden sie aber frech, die Leute von Korrektiv. Nein, die Misere. Oh, der Konsens. Der super tolle Konsens. Wo ich mich auch mal frage, was damit gemeint sein soll. Ja, der gesellschaftliche Grundkonsens. Ja, der genau worauf beruht? Bitte? Ja, im Grundlegenden sich nicht die Fresse einzuschlagen und jeden sein Ding machen zu lassen, Ja, aber. das ist aber nicht das, was die meinen. Die meinen wahrscheinlich, keine Ahnung, Gleichstellungspolitik und Religionspolitik und diesen ganzen Kram. Oh Mann, wir sind uns in unserer Gesellschaft einig, dass Reporter notwendig sind, die Machtmissbrauch aufdecken, die Verschwendung öffentlicher Mittel kritisieren und Fehlentwicklungen in der Gesellschaft bekannt machen, um wichtige Funktionen unserer demokratischen Gesellschaft wahrzunehmen. Nein. Also es ist schön, es wäre eine tolle Funktion, aber das ist nicht das zwangsläufig, was notwendig ist. Das kann aber das ist vor allem auch nicht das, was passiert zwangsläufig. Verschwendung öffentlicher Mittel kritisieren, da fällt mir gleich der Herr Meißner ein, der in der Zeit oder was, die Süddeutsche, immer wieder das Loblied auf die Amadeo-Antonio-Stiftung singt, anstatt da die Verschwendung öffentlicher Mittel zu kritisieren. Fehlentwicklungen in der Gesellschaft bekannt machen. Alle stürzen sich auf Fake News und Trump und keiner auf die Zensur. Irgendwas funktioniert an dem System offensichtlich nicht. Das war der Tagesspiegel. Ne? Man muss diese Reibung auch drin behalten, so die Reibung von nicht wissen, wo jetzt genau die Wahrheit ist und eben das nutzen, um den Drang in Menschen anzukurbeln, aus ihren kleinen Kreisen rauszugehen und dann mal so nachzuschauen, wo die Beine rauswachsen, so wohin es denn geht, woher es kommt, ja. So, wenn das jetzt irgendein Reporter macht, ja toll, dann hast du aber nur eine Zwischeninstanz eingebaut. Dann musst du jetzt wiederum da schauen, wer jetzt die Reporter kontrolliert. Ja. Wer reportiert über die Reporter? Ja, wer reportiert über die Reporter? Ja. Wer korrigiert das Korrektiv? Ja, das ist ja der zentrale Punkt dann. So, dann müssen wir einen 10 Milliarden Fonds aufmachen, indem wir das Korrektiv bezahlen. Und Selbstbediener, ja, wo sie jetzt auch sagen, so von wegen, ja, unsere Mittel werden immer nur für ein Jahr bewilligt. Und die Selbstbediener aus der politischen Klasse. Ja, genau, also alle. Gibt uns 1 Milliarde, damit wir gegen die Selbstbediener vorgehen können. Oh Mann. Wochenlange Recherchen müssen finanziert, Dokumente beschafft und Überprüfung und eingeordnet. Okay, da fehlt was. Überprüft und eingeordnet werden. Okay. Schon in Ordnung. Ja. Ich habe es irgendwie gerade nicht so wirklich mit dem Lesen. Redaktionen können den vielen Stimmen der Gerüchteverbreiter immer weniger entgegensetzen. Ich höre den Wind pfeifen im Hintergrund und Gebäude einstürzen. Oh Mann, Gegen unsere Gesellschaft etwas machen. Das ist nur in unserem besten Interesse. Das Überhaupt nicht. Die machen das aus purer Großzügigkeit. Bis heute kann der Wächterjournalismus vor allem in zwei großen Säulen gedeihen. Zunächst im öffentlich-rechtlichen. Mit Dunja Halali und Anja Reschke wird alles gut. Ja, und unseren Lieblingsfeministen-Clique in sämtlichen Sendungen, die auch nur annähernd irgendwas mit Frauen zu tun haben. Und Verkündigungssendungen. Oh Mann. Kurz gesagt, es kann nicht in jeder Stadt einen Fernsehsender geben. Das würde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überfordern. Wir überfördern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das würde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überfordern. Du siehst. Ja, der Profitjournalismus ist das Gegenteil zum öffentlich-rechtlichen, oder was? Ich meine, es war der Spiegel, der damals den Strauß-Skandal ausgelöst hat und diverse andere Sachen rausgeschnüffelt hat und so. Eigentlich habe ich da weniger die Öffentlich-Rechtlichen im Gedächtnis, wenn es um Aufklärung und richtig investigatives Zeug geht. Was war das gewesen? Strauß? Damals gab es doch, der Spiegel hat damals rausgefunden, dass es Korruption beim Starfighter gab praktisch. Und das Ding ist ja massenweise abgestürzt. Das war ein Jäger der Bundesluftwaffe und der Spiegel hat maßgeblich dazu beigetragen, dass klar wurde, warum der beschafft und warum an dem Modell festgehalten wurde. Das war doch die Geschichte, wo es zeitweise sogar, ich glaube, einen Haftbefehl gegen Augstein gab. Mhm. Aber so ähnlich wie hießen die da mit dem Mars, die vom Mars die Begnadigung bekommen haben? Ging es auch um Geheimnisverrat. Netzpolitik. Genau. Sowas ähnliches. Aber da habe ich halt, wie gesagt, eher die privaten Medien als die öffentlichen im Blick. Kann mich natürlich auch täuschen. Ja, das, die Sache mit Medien und Nachrichten im Internet ist ja so, dass es sehr AdSense-orientiert ist. Also eine Printmedien, wie man das so bezeichnen würde für Zeitungen und für Journale, wirklich so Papier, ja, gehen immer weiter und weiter und weiter zurück. Und so mediale Vielfalt auf Tablets, auf Handys, mit dem Internet zusammengebunden, wird immer prominenter, besonders auch bei Zeitungen. Die wollen ja auch irgendwie eine Redaktion, will ja auch irgendwie nicht zugrunde gehen. Und wie bekommt man jetzt so die meisten Leute dazu, mal Geld zu geben? Durch Klicks. Und wie macht man sie am besten? Ja, durch Clickbait. Ja. Und so nach und nach kommt es dann so dazu, dass dann zum Beispiel so Sachen wie Sky News, der in Australien, so der Sender, ne, dann einen Blogpost von so einer Frau genommen hat, die behauptet hat, dass Klimaanlagen sexistisch sind, weil sie von Männern reguliert werden. Und es ist so voll kalt im Sommer, dann im Büro zu sitzen. Ja. Das kommt auf nationalem so Fernsehen halt, ja, in Australien. So, könnt gerne nachschauen, so, wer es nicht kennt. Aber eben sowas ist halt eben so ein Rauswuchs, nicht zwangsläufig von der Korruption in Medien, sondern davon, wie sich das einfach entwickelt. So, es gibt halt nicht viel, worüber man berichten könnte. So, ich habe schnell aber nachgeschaut und die Leonore hat es schon im Chat geschrieben. Also es war nicht die Starfighter-Affäre, die das mit dem Augstein, mit der Verhaftung und dem Haftbefehl nach sich gezogen hat, sondern es war ein NATO-Manöver und der Spiegel hat praktisch darüber berichtet und hat damit die mögliche Erstschlagsdoktrin der NATO aufgedeckt. Und das war dann das, was dazu geführt hat, dass der Spiegel des Landesverrats bezichtigt wurde und am Ende, ich glaube, zwei Staatssekretäre vom Strauß mussten gehen, wenn ich das richtig hier im Kopf habe. Und der Strauß musste auch seinen Platz als Verteidigungsminister räumen. Sorry für den Fehler, ich habe so viele Daten und Zeug im Kopf. Wer einen Haushalt aufstellt, muss einen kleinen Teil der Mittel für die Wächter reservieren. Das ist doch echt der Hammer. Ja. Wer da ein Hotel baut, muss zwei Zimmer für die SS vorhalten. Der 1 Milliarde Euro Fonds muss von einem Gremium verwaltet werden, das die Notwendigkeiten des Wächterjournalismus genau kennt. Ähnlich der Selbstorganisation des Deutschen Presserates muss es einen Rat für Wächterjournalismus geben, der die Mittel des 1 Milliarde Euro Fonds unabhängig vom Staat verwaltet und von den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an Organisationen weiterreicht. Ja, an Organisationen weiterreicht, ja. Ja, toll. Ja, die sich der Aufklärung verschrieben haben. Ja, zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, die uns darüber aufklärt, wie viele rassistische Übergriffe es wirklich gibt. Ja, dieser Rat muss eigene Überwachungsmechanismen haben, die auf größtmöglicher Transparenz basieren. Nun, es ist schon ein Widerspruch. Wenn ihr größtmögliche Transparenz wollt, dann nützt euch eine Milliarde Euro Fonds mit jeder Menge Leuten, die mit wem wo verbunden sind, nichts. Das ist keine Transparenz. Das ist eher das Gegenteil davon. So, das ist so zwei Schritte zurück, einer nach vorne. Ja, super. Nee, du, ich bin da kein Fan von. Du siehst so aus wie der Vater von dem Chef von Bento. Der Angriff der Gruppe Schraven wird das in Ordnung bringen. Lesezeit 5 Minuten neben jedem Artikel. Alter. Dazu ist den Leuten von Media hier aufgefallen, dass die von Korrektiv irgendwie Hillary Clinton als Präsidentin ausgerufen haben. Nach der Wahl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtiger investigativer Journalismus. Auf jeden Fall zu den Rechercheprofis. Das passt ja auch zu den ganzen verfrühten Ejakulationen der Presse diese Woche zu dem NPD-Verbot. Ja, genau. Da haben ja auch der Spiegel und ARD und was weiß ich alle gemeldet, die NPD sei verboten, weil der Richter erstmal halt die Anklageschrift vorgelesen hat praktisch. Und in der, das haben die dann alle für das Urteil gehalten und sind dann schnell zu ihren Telefonen und so. Ja, so funktioniert das. Das wäre wahrscheinlich durch Wächterjournalisten verhindert worden. Denkt einfach mal dran. Das ist, glaube ich, auch das, der Grund, warum man das Geld braucht. Also ein paar Lokaljournalisten, die hätten das, glaube ich, besser gemacht. Hier ist auch noch so ein schönes Ding. Nee, warte mal, noch mal runter in dem Korrektiv. Guten Morgen, Ding. Erinnert an den Kampf Rumble in the Jungle von Ali gegen Foreman 74. Nur, dass man halt Rumble mit B schreibt. Lieber Herr Schraven, das ist wirklich, also ich meine, das ist doch, sind doch nur irgendwie 10 Sätze. Nein, Moment. Kann man doch noch mal jemand drüber lesen lassen. Vielleicht einen anderen Wächterjournalisten. Vielleicht meinte er damit Rumpel in the Jungle. Jungle. Rumpel in the Jungle. Das ist nur was anderes. Ja. Der wollte das irgendwie mit deutschem Akzent aussprechen oder was? Rumpel in the Jungle oder was? Oh. Der Georg Foreman. Foreman. Den Mohammed Ali oder was? Nee, ey. Den Mohammed Ali Utlu. Nachdem Foreman verloren hatte, musste er wegen Depressionen behandelt werden. Das steht jetzt Trump bevor. Da könnte man jetzt hier so ein Pepe hier einblenden. genau, jetzt Batman. Aber ja, ey. Sehr schön. Das sind die Leute, die eure Nachrichten kontrollieren wollen. Macht was dagegen. Irgendwas. Ja. Oh, hier ist mal wieder die Schweiz. Wir haben schon öfter gesagt, dass die Schweiz sehr sachliche Analysen zum Thema Asylwesen bringt, die in Deutschland irgendwie nicht gedruckt werden. Und das haben sie auch hier wieder getan. Im Endeffekt sagt der Herr Stadler hier ziemlich viele Sachen, die wir auch schon öfter uns überlegt haben. Also das zum Beispiel, also es hört nicht auf, diese Geschichte. Also egal, wie viele Leute man, wenn man erstmal diese Signale sendet, kommt alle hierher, dann hört es nicht mehr auf. Also das sind dann nicht 1 Million oder 2 Millionen oder 3, sondern das wird dann ein ewiger Strom sein. Und das sagt ja die Überschrift von dem Ganzen. Ab einem gewissen Punkt werden wir nicht mehr in der Lage sein, unser grundgesetzlich verbrieftes Asylrecht zu gewähren, weil wir nämlich gar nicht mehr die Kapazitäten dafür haben werden. Weder Wohnung, noch Arbeit, noch Versorgung und schon gar nicht ein Sozialsystem in unserem momentanen Zustand sozusagen. Wollt ihr mir sagen, dass in Deutschland der Lebensraum ausgeht? Lebensraum wahrscheinlich nicht. Also ich meine, du könntest ja auch die Leute quetschen, bis es hier überall aussieht wie in Tokio. Nur du müsstest halt jemanden haben, der die Verhungerten wegträgt und die Leute, um die sich keiner kümmern konnte, wenn sie krank waren. Und die Leute, die an Seuchen und irgendwas sterben. Weil dann wäre im Endeffekt, wenn du halt hier genauso Zustände hast wie im Sudan, dann ist es hier wie im Sudan. Naja, Deutschland könnte das jetzt nutzen, um Polen wieder einzunehmen. So, da einzumarschieren. Ich kann eigentlich nur jedem denkenden Deutschen empfehlen, lieber friedlich nach Polen zu gehen und sich da an der Grenzverteidigung beteiligen. Mhm. Ja. Und er sagt halt auch, die EU muss endlich halt wie Amerika oder Kanada oder so oder Australien halt einfach die Grenzen dicht machen. Und ab dann nur noch kontrolliert aufnehmen. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum es nicht funktioniert hat mit der Unterstützung von, also mit dem Aufbauen und Fördermittel hinschicken in das Land, wo diese Leute leben. Okay, in Syrien so, cool. Wäre das jetzt ein bisschen schwierig. Aber ja, und auch, wie wir ja leider gemerkt haben, gab es ja auch viele Bereiche, wo Leute zu uns gekommen sind, die in ihren Ländern halt nicht erwünscht sind, einfach weil sie sich da auch schon daneben genommen haben. Also wir haben ja ein großes Problem damit, teilweise Leute, die in Deutschland jetzt straffällig geworden sind, überhaupt wieder abzuschieben in ihre Länder, weil die da gar nicht mitspielen. Also gerade halt eben diese nordafrikanischen Länder. So. Da heißt es dann so, ja, bitteschön, euer Problem. Ja, das ist aber so ein Spiel von heiße Kartoffel. Ja, aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, versuchst die Kartoffel zu fangen und nicht wie die anderen Leute die Kartoffel irgendwie zu vermeiden, dann wirst du ganz schnell ganz viele Kartoffeln haben. Okay, Disclaimer, Kartoffel steht nicht für Deutsche, okay? Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja. Die Schweiz. Ja, das ist auch wieder so praktisch ein Vorstoß in Richtung neuer Journalismus. Die New York Times ist ja schon ein Meilenstein im Weltjournalismus und dass gerade die sich jetzt auch in diesen Schwachsinn mit einreiht. Wir brauchen einen neuen Journalismus, der muss praktisch erwachsen werden. Ja. Inklusiver, diverser, der ganze Scheiß, den wir schon gehört haben. Und dafür haben die jetzt hier Regeln aufgestellt, praktisch, oder Felder. Wenn du mal ein bisschen weiter runter scrollst, müsste das erste irgendwann kommen. Aha. Nochmal ein bisschen was über, warum sie das machen wollen und so. Hier, warum müssen wir uns ändern? Also geben die quasi zu, alle, die da mitmachen bei diesen neuen Medien, wir brauchen neue Medien, geben also zu, dass die Medien, wie wir sie jetzt haben und sie hatten, fehlgeschlagen sind und nicht funktionieren. Oder nicht? Nee, ich habe eher das Gefühl, dass sie jetzt halt dieses Ding fahren wollen, dieses halt Journalismus in was anderes verwandeln. Wie jetzt hier steht, what kinds of stories, incremental news stories that are a little different from what can be found freely available by the freely available competition, features and columns with little urgency, stories written in a dense institutional language that fail to clarify important subjects and feel alien to younger readers. A long string of text when a photograph, video or chart would be more eloquent. Also runter verdummen das Journalismus. Wir brauchen mehr Bilder im Journalismus. Ja, und warum denn Text? Ich meine, können wir nicht alles mit Zeichen machen, so Piktogramme und Hieroglyphen? Aber das ist doch eben das, was so kritisiert wird, dieses profitorientierte journalistische Arbeiten. Also das wird ja kritisiert. Das kritisieren sie auch wahrscheinlich hier selbst drin. Aber dann heißt es sofort, ja, man muss es leichter zugänglich machen für Leute, damit diese Leute dann öfter auf uns eingehen und wir dann mehr Geld bekommen. Das ist ja die Implikation. Und die erste Sache, die sie daraus ziehen, ist, es muss visueller werden. Ja, mehr Bilder. Ja, aber dann wird halt Folgendes passieren. Also zu viel von unseren täglichen journalistischen Arbeiten wird von langen Textblöcken dominiert. Ja, bitte, es ist euer Job, den Leuten auch was mit Hintergrund zu erklären. Das geht nicht mit einem Foto. Und das Rumgejammer, dass das zu wenig gelesen wird, das war schon immer so, dass die Leute, es gab die haben vorne die Schlagzeilen gelesen auf der Tageszeitung, als es noch kein Internet gab und das hat denen gereicht. Und es gab die haben Artikel gelesen. Und es gab Leute, die haben auch die ganze Zeitung gelesen. Das waren dann Rentner. So. Ja, ich sag mal so, also Playboy hat ja jetzt keine Brüste mehr drin. Vielleicht das ist ja aus den New York Times. Investigativer Journalismus. Genau. Hilarious. Die nennen sich dann nur New York Tits. New York Tits. Könnt ihr euch vorstellen, wohin das führt? Okay, Leute, das führt dahin, dass wenn man das jetzt noch verdummen lässt, okay, wenn man das noch runterbricht für so irgend so Fokusgruppen, die dann darauf ansprechen sollen, ja, dann wird im Endeffekt mehr und mehr Information verloren gehen, Hintergründe mehr und mehr nicht mehr so transparent sein, ja, und was wir dann haben werden, ist, okay, dann haben wir Generation 1, die hat das dann so miterlebt und weiß noch, wie Journalismus davor aussah, aber so 3-4 Generationen weiter weg, dann wird man nur noch in Graphen und Memes kommunizieren, das ist so, da wird jedes Ding zu Buzzfeed, okay, das ist so Singularität, was ist das? Mann, nein! The power of visual journalism. Oh mein Gott, mir ist jetzt schon schlecht. Our written work should also use a more digitally native mix of journalistic forms. We need more innovations like the briefings. Das hat ja jetzt auch jeder schwachmatische Online-Kasper vom Handelsblatt über Spiegel und so, dass es jetzt Morning Briefings gibt. Also Zusammenfassung der Sachen, die als Artikel schon auf der Seite stehen. Völliger Schwachsinn, meiner Meinung nach. Vorverdauter Dreck für Leute, die sich halt nicht wirklich mit Nachrichten beschäftigen wollen. Aber das ist natürlich innovativ. Ja, aber selbst da, weißt du, es kommt auch drauf an, ja toll, da hast du halt einen zusammengefassten Artikel, der halt auf so Halbwissen basiert. Ja toll, dann ist er immer noch auf Halbwissen basiert. Ja, klasse. Das ändert halt nicht das Problem. Also, Warum geht es denen überhaupt nicht in erster Linie darum, die Wahrheit zu berichten? Das war doch der fucking Punkt von Journalismus. Das würden sie ja wahrscheinlich voraussetzen, dass es ihnen darum geht. Ja, das... Ja. Aber lustigerweise hat ja die New York Times quasi nach dem Wahlsieg von Trump quasi so ein Editorial rausgebracht, wo sie quasi geschrieben haben, so, ja, wir sollten vielleicht mal wieder irgendwie nicht so biased unterwegs sein. Ich auch gar nicht, was soll das bedeuten? Da unten, das Today we need a new, also wir brauchen eine neue Strategie für traditionelle Features, die unterhalten und informieren sollen und für Guidance. Für Führung, für Ach, das ist dann Cooking und Watching und was sie oben sagen. Okay. Das ist echt ein Bereich auf der Seite von den Tatsache. Watching. Watching. New York Times Watching. Ich habe doch gesagt, die BuzzFeed-Singularität erreicht uns alle. Das habe ich doch gesagt. Und am Ende gehen wir alle bei Pizza Hut essen. Ja, Mann. Weil es nichts anderes mehr gibt. Muss ich jetzt hier einloggen, bevor es irgendwas gibt? Oh, ich komme nicht mehr raus. Ich bin bei Watching gefangen. New York Times Watching. Binge Watching. Das gibt dann so New York Times Netflix Collaborations. So, ja, toll. The Recipe of the Day. Das ist der Journalismus, den ich mir vorstelle, meine Herrschaften. Sowas will ich sehen. Sehr gut, der Mann. Recipe of the Day. So, Deutschland will so wieder Zensurstaat einführen, aber das Rezept der Woche, ja, wie soll das funktionieren? Na, was vielleicht entwickelt kochen? Sich da dann so eine unterschwellige Geheimgeschichte, wo Regierungskritik dann in Kochrezepte verpackt werden muss, weil du sie einfach anders gar nicht mehr ins Internet kriegst. 10 Gerichte, die aussehen wie Donald Trump oder so, keine Ahnung. Roast Leg of Lamb with Moroccan Marinade. Jetzt war eingegeben, dass ich Frauen kochen möchte. Hey, Umstand, what would you like to cook? Chicken, ja, kommt doch schon fast hin. Nougat Semifredo, ich liebe Nougat. Aber du darfst es nur essen, wenn es einen Consent gibt. Einverständniserklärung, bitte unterschreiben Sie hier. Ach nee. Ah, da hätten wir gar nicht klicken müssen. Du kriegst auch die tollen Yoga for Everyone, How to Meditate, How to Start Running. Slowly increase the number of steps you are making. Ab 1,30 Meter Wassertiefe ist mit selbstständigen Schwimmbewegungen zu beginnen. Warum schließen Sie nicht einfach gleich Ihre Webseite und gehen komplett auf so einen Twitter-Facebook zusammengemischten RSS-Feed? Das ist dann die Nachrichten, das ist dann das Ding, was die dann haben. Our readers must become a bigger part of the report. The feeling of being part of a community. Nein, Scheißdreck, ich will die Nachrichten lesen. Nein, ich du musst möchte Gefühle nicht haben. Mit irgendwelchen Leuten in der Community sein. Ich will nicht mit denen reden. Ich möchte einfach nur informieren. Ich werfe dich der Masse. Also erstmal bemerke ich ziemlich viel Hass bei dir. Okay, das muss man lösen. Hier hast du die besten Rezepte, um Hass loszuwerden und die besten Yoga-Positionen. Alle von New York Times auf einer Webseite. Das New York Times Katzenvideo der Woche, meine Damen und Herren. Toll, Alter. Oh Gott. Da haben wir schon so wenig Sachen heute und trotzdem wieder genug Gründe für Leute unter unsere Streams zu schreiben. Ihr gackert die ganze Zeit nur doof rum. Ja, es geht hier darum, dass wir Spaß haben, okay? Wir betrachten das schon ernst und so, aber ich meine, das kann man doch nicht ernst nehmen. Nee. Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder weinen oder lachen an solchen Stellen. Ja. Und wir hier bei den Weltraumaffen haben uns für Lachen entschieden, vor langer Zeit schon. Hier, wir sind... Our richest community engagement right now is mainly in nooks and crannies of the site. The robust discussion of philosophers on opinions, the Stone series, the crossword fanatics on wordplay, on the wordplay column, the stories of cancer survivors on Well, or the helpful notes on cooking's best recipe for chocolate chip cookies. Nice. Wir wollten Forum aufmachen, mit anderen Worten. Super, New York Times. Super Idee. Kannst du dir vorstellen, wenn 4chan mit so politically incorrect dann eine eigene Zeitung bildet, so eine eigene Redaktion? Oh. So. This Week in Paul. Morning Briefing. Morning Briefing. Pepe, Pepe, Pepe, make America great again, Pepe. I have a friend who emails me every time the Times approves one of her comments. It's an accomplishment for her, akin to getting a letter to the editor published. Ja, so könntet ihr das auch machen. Wenn die Weltraumaffen eure Kommentare stehen lassen, dann dürft ihr zu euren Freunden gehen und sagen, guck mal, ich habe den längsten. Ja, ich wurde gesehen. Ja, also, und na, das ist auch wirklich alles hier so für die Generation Safe Space. Also irgendwie, das, wonach ich mich gerade fühle, das lese ich mir mal irgendwie durch, lass mich in Ruhe mit allem Bösen. Ja, der Doktorand, Shoutout Doktorand, so hat ein Video zu postfaktischem Zeitalter gemacht und da verwendet er den Begriff von Cyberbalkanisierung. Der passt mehr als dieses Safe Space Ding, denn es ist ja nicht so, dass die Leute ja getriggert werden von allem Möglichen, sondern dass sie halt eine Position schon haben und diese ja noch weiter verstärkt ja, wird und sie sich abspalten. Das sind doch keine Positionen. Ja, aber man spaltet sich damit ab von dem Rest der Gesellschaft. Das ist eine Nachrichtenseite, die sich hier damit rühmt, dass sie auch Kreuzworträtsel und irgendwelche Feelgood-Geschichten über Cancer Survivors und Rezepte für Chocolate Chip Cookies zu haben. Also, ja. Vor allem, was hat das mit dem Journalismus der Zeitung zu tun, was die Leser in den Foren schreiben? Ja, weil das letzte Mal, also ich habe schon lange, also früher habe ich in jeder Mittagspause eigentlich irgendwo auf dem Computer mich durch diese Seite durchgescrollt, irgendwie noch so 2007, 2008. Da gab es super interessante Sachen, die in Deutschland erst viel später irgendwie auf den Radarschirm gekommen sind, wie dieses Zeug mit den, dass da in Afghanistan viele Soldaten entlassen wurden, weil sie vorgegangen sind gegen irgendwelche Kinderschänder, wegen dieser ganzen Tanzknaben-Geschichte und so, da in Afghanistan, dass das richtig irgendwie da hochgegangen ist. Und da habe ich in Deutschland, glaube ich, bis heute noch nichts drüber gelesen, über diese Tatsache. Und ja, das ist eigentlich was ich von so einer Zeitung wie der New York Times erwarte und nicht diesen ganzen elitären Kram da irgendwie, so als ob die meisten Leute nur zu Hause sitzen und sich denken und so, ja, wo kriege ich ein Kochrezept her? Das ist jetzt die New York Brigitte, ist das eigentlich. Ja. Dann gibt es dann die Fraktion New York Times, die Fraktion so irgendwie andere Zeitschriften. Jeder Reporter, ja, wird eine eigene Gruppe um sich selbst haben. Und so hin wird sich das entwickeln. Aber was ich meine hier ist, das Interessante ist halt der nächste Abschnitt. Asking readers to invest their time in our platform creates a natural cycle of loyalty. Also Leute darum bitten, dass sie sich mit einbringen, erstellt einen natürlichen Kreis von, oh verdammt, einen natürlichen Kreis von Loyalität. Okay, eine Flasche ist runtergefallen. Okay, ja, ich trinke keinen Alkohol, aber schon ein bisschen, egal. Network effects are the growth engine of every successful startup, Facebook being the prime example. Also solche Networking, das Zusammenknüpfen von Leuten, zusammenorganisieren zu einem Netzwerk, ist halt der Antrieb hinter sehr großen und erfolgreichen Startups, zum Beispiel Facebook als primäres Beispiel. And, but the Times experience doesn't get more interesting or valuable as more of a reader's friends, relatives and colleagues use it. That must change. Aber die Erfahrung, die Leute über die Times machen, ja, also die ihre Seite halt, ne, wird nicht interessanter oder mehr wertvoller, umso mehr Leute sie halt lesen und nutzen und damit interagieren. Und das muss sich ändern. So, was ich hier da versuche hervorzuheben, ist, dass die Leute mehr sein wollen wie Facebook, was Nachrichten angeht, obwohl Facebook überhaupt sich nicht mal darauf hinstellt und sagt, dass sie Nachrichten machen wollen, aber sie wollen denselben Erfolg, sie wollen dieselben, dasselbe Rampenlicht halt mit Facebook teilen und das ist, und sagen, das muss jetzt dahin angepasst werden. Das ist nicht gut, meiner Meinung nach. So, uiui. Ja, jetzt geht es darum, dass man auch natürlich, das natürlich auch an der Art und Zusammensetzung der Mitarbeiter liegt. Ne? Es muss so bald wie möglich, muss es mehr Training und Kram geben. Und wir können uns ja alle schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Ne? Kriegen dann, wenn sie in Deutschland wären, würden sie wahrscheinlich alle das Pamphlet der neuen deutschen Medienmacher auswendig lernen müssen. Wie rede ich über Einwanderer, wie rede ich über queer people oder was weiß ich, auf irgendwas. Queere Einwanderer. Das ist dann so ein in sich zerfallendes, exponentiell erweiterndes so Pamphlet. So. Sind Quereinwanderer eigentlich sowas wie Quereinsteiger? Oder? Quereinsteiger. Oh mein. Oh. Quereinsteiger ist das die nächste, ne? Ja, eben. Ja, ich habe mal kurz was aufgeklappt. Das ist von 2011, der Dokumentarfilm Page One über die New York Times. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da zeigen sie halt so ein bisschen, ja, natürlich die Journalisten, die sich alle natürlich ganz, ganz furchtbar natürlich überzeugt sind von sich selbst, aber es ist schon halt ganz interessant, was die da so erzählen, auch so zu WikiLeaks und diesen ganzen Dingen. Und zu der, auch so zu den Buzzfeeds und diesem ganzen Zeug, was sie da damals halt noch ziemlich kritisch beäugt haben, als das alles so aufgekommen ist. Gerade hier der David Carr, das ist hier früher mal der Medienjournalist gewesen von der New York Times, der ist da ziemlich prominent in dem Film, der ist mittlerweile verstorben. Und der war wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eher so ein Quereinsteiger im Journalismus. Also der war jahrelang irgendwie drogenabhängig und so. Und ich weiß nicht, was der mal gelernt hat, aber auf jeden Fall war da der Medienjournalist da von der New York Times. Da gibt es auch ganz lustige Debatte von ihm mit so Leuten von diesen Aggregatorenseiten, die halt nur irgendwie andere Inhalte irgendwie bei sich verbreiten. Und so die Seite von dem einen, der irgendwie hat, wo er alles rausgeschnitten hat, was von anderen Seiten kommt. Und das ist dann halt nur so ein, so ein Blatt Papier, wo nur Löcher drin sind und so ein Kram. Ja, also wenn ihr den mal irgendwie bei Netflix oder irgendwo angucken könnt, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Hallo? Ja. Ich war gerade am Lesen. Ja, also Fortbildung halt. Gut, okay. Solange das fachliche Fortbildung ist, will ich da mal nichts sagen. Aber, ja, aber das ich wird befürchte, das wird anders laufen. Das wird wahrscheinlich wirklich so sein, wie es auch an amerikanischen Schulen und Colleges ist, dass es dann so Kurse geben wird zur Umerziehung oder zur Weiterbildung im Umgang mit so interkulturellen halt Kompetenzen. So. Unlearning Whiteness. Ja, so weit würde ich jetzt wahrscheinlich nicht gehen, aber ja, das ist halt das Ding, ja. Oh, Mann. Wir müssen mit höherer Frequenz top andere Leute von anderen Outside-Journalists. Ja. Okay, ich meine. Das hier, ne? Also spricht er wohl für sich. The New York Times is looking for an editor to cover gender issues. Ja, genau das. Okay, ich kenne die Seite nicht, aber man hat es schon eigentlich Meilen vorher sehen können, wohin es geht. Ja, natürlich. Die wollen hip und trendy sein. Ja, das ist das, was jetzt gerade hip und trendy ist, und deshalb machen sie das. Also, was ist aus den investigativen Journalisten dann geworden, die sich da selbst mal Gedanken zugemacht haben und wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, den auch einstehen konnten? So. Also mit dieser Scheiße schaufeln sie sich auf jeden Fall komplett ihr eigenes Grab. Ja. Aber so ist das halt. Da kommen dann irgendwelche Leute an und sagen so, ja, ihr seid alle sexistisch und ich kann euch nicht mehr lesen, weil hier lerne ich ja überhaupt nichts über die wichtigen Sachen in der heutigen Zeit, nämlich Gender Issues. Stellt doch mal wen ein. Ich habe da auch schon eine Liste von meinen Kumpels, die alle irgendwie da studiert haben. Das ist so dämlich. Oh mein Gott. Gender Issues, Mann. Was für Gender Issues? Es gibt nur zwei. Alter. Na, aber zwischen denen kann es doch Issues geben. Ja, aber dann brauchst du keinen Typen, der das da macht. Oder eine Typine. Du brauchst eine Frau, die dir genau sagt, was das Problem mit den Männern ist. Yay! Diversity muss eine Top-Priorität in unserem Newsroom sein. More people of color, more women, more people from outside major metropolitan areas, more younger journalists and more non-Americans. Ja, okay. Da kannst du jünger, ja viel mehr jüngere Leute, weil die wissen auch schon so viel übers Leben. Wie ist der Typ nochmal von HuffPost? Aras Bacho. Genau. Ja, noch dahin gehen. Ja, oder Hasnan Kaysim vom Spiegel, der diese Woche alle AfD wieder zu Nazis erklärt hat. Ist doch, lohnt sich, solche Leute reinzuholen. Die stiften ein bisschen Unruhe im eingefahrenen Zusammenleben. Super. We should make an extra effort to broaden our lens. Our critical theory lens. The recent hiring of an executive vice president for talent and inclusion. Ja, was seid ihr? Satz, Alter. Ein Kinderspielplatz? Oder der nächste Satz einfach. In addition, the design, product and technology groups recently took concrete steps to make diversity a priority and have seen results. These efforts provide a model for other parts of the organization. Also nicht nur wollen sie den Krebs ein bisschen kultivieren, sie wollen ihn auch komplett den Körper ihrer Institution halt so, ihrer Firma halt durchlaufen lassen. Ich meine, das bringt doch nichts. Man muss doch einfach nur darüber berichten, was passiert ist. Ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, es ist nicht immer klar und nicht immer eindeutig, aber das ist so das mindeste, schwierigste Ding. Ja? Das noch weiter zu verkomplizieren mit Gender-Issues und Public Relations, das ist, oh nee, nein. Von der katholischen Universität in Amerika hat sie einen Abschluss. Total inklusiv. Oh, ja, eigentlich ist sie eine Personalerin, okay. Ja, diese HR-Leute, die haben sie auch viel im Angriff, dass die halt direkt schon quasi alles auslieben, was nicht divers genug ist. Super, sie haben auch einen Preis gekriegt oder was, oder beziehungsweise sind unter den Top-Adressen, wo Frauen arbeiten können. Ist das nicht schön? Eigentlich können Frauen überall arbeiten, aber bei der New York Times ist halt am tollsten. So einen Artikel möchte ich mal von den Kohleminen in was weiß ich wo sehen. Top Place to Work for Women. Ja, bestimmt auch mit so einer schönen Typeface hier. Talents Rives. Aber ist das nicht Sexismus hier, wenn man die interne Pipeline von Frauen da irgendwie stärken soll? Also die interne Pipeline ist, glaube ich, problematisch. Ach komm, nein, es ist schon okay, ja, solange da keine Rohstoffe mit transportiert werden, sondern so nur Frauen, ja, ist okay. Das alles gut. Da werden mehr Frauen durch so eine Tube hochgepackt nach oben. Ja, was haben wir gerade gelernt? New York Brigitte verlegt ein Rohr intern, sodass dass Frauen hochkommen können. Ich stelle mir das so vor, wie hier Officer McLean an Weihnachten im Flughafen, weißt du, der durch die Luftschächte kriecht, müssen die Frauen dann in dem New York Times Gebäude durch die Pipeline kriechen. As we have observed from our peers in both the technology and media industries, building diversity programs can be a challenge. Yet as with our journalism, we aspire to be an industry leader in this too. Ja, okay, aber warum? Ihr macht Journalismus. Warum nicht euch auf Journalismus konzentrieren und belassen und nur da sein? Warum weiter ausbreiten auf vor allem, was heißt Can Be a Challenge? Also, ich meine. Gamergate. Es gibt überall diese reaktionären, patriarchalen Zellen, die sich in die Luft sprengen und Gebäude zerstören und so Gender-Uni-Sachen niederschießen, weißt du? Lastwagen, die Leute überfahren, ja. Die MRAs sind da, glaube ich, auch beteiligt. Und die Pickup-Artists mit ihren Pickups fahren die immer die Leute um. Genau. Diversity. Aber so auf der Seite, ne? So nur auf zwei Rädern von vier, weil es sind ja Artists. Ja. Can be a challenge. Ich meine, es steht einem doch alles offen. Es gibt doch sogar den Titel Nein in Amerika. Also erzähl mir doch keiner, dass es eine Herausforderung ist, für Diversität zu kämpfen. Na, es gibt da. In der jetzigen gesellschaftlichen Klima. Wahrscheinlich von überall auf den Kopf getatscht. Ja, gut, brav macht er das. Das läuft wahrscheinlich so wie bei allen anderen Leuten auch. Die suchen diese Frauen und finden sie nicht, weil es keine gibt oder zumindest nicht in der Zahl, wie sie es gerne hätten. Das ist bestimmt die Challenge. Ja, bei Ihnen ist ja das Ding, Sie haben ja oben gesagt, Sie wollen es ausweiten für Quereinsteiger und praktisch damit auch die Einstiegshürden senken. Da kriegen Sie das schon hin. Es gibt genug Lee Alexanders und Anne Vizorex und so, die sich für talentierte Schreiber halten, obwohl sie außer Gefasel wenig zusammenbringen. Ja, super. Ja, hier genau das meinte ich da. Freelance Work. Ist ja jetzt schon so, dass viele, also zumindest im deutschen Journalismus, viele Leute nur noch Freelance-Jobs kriegen und dass die auch immer schlechter bezahlt werden. Und vielleicht liegt da ja der Hund begraben, dass man aus Journalismus wieder einen Job machen sollte, der jemanden ernähren kann, im besten Fall vielleicht sogar eine Familie ernähren kann und dafür sich dann die Besten rauspickt, statt wie die Times das hier vorschlägt, anscheinend Masse statt Klasse. Die Button schon have a clear vision. Ja, eine klare Ausrichtung wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. We should set goals and track our progress toward them. Ist wahnsinnig originell. Gemacht, wahrscheinlich, ne? Ne. We define success. Ah, sehr wir gut. Müssen uns unsere Statistiken schön rechnen lernen. Ja, hier sagen sie wieder, a story, also was 100, 200.000 Views kriegt, aber die Leute ganz tierisch informiert, ist besser als ein lustiges Ding, das viral geht. Aber oben haben sie doch noch von mehr Bildern und einfacher und so gesprochen und weniger Text. Verstehe ich nicht. Die arbeiten an einem eigenen, die haben eine eigene Audience Insight Gruppe, die arbeiten an einer eigenen Metrik dafür, okay. Ja, die wollen beides haben, okay? Sie wollen total viral sein mit dem, was sie schreiben, aber gleichzeitig auch informativ genug und dann hast du all diese zwei Pole, die recht gegensätzlich sind, was die meisten Themen halt betrifft. Und die wollen halt einfach die so das große Breite treffen, was auch unterhaltbar ist und Informationen haben will und die Wahrheit und Unterhaltung. So, Es ist einfach dann irgendwie nichts. Ja, meiner Meinung nach wäre es besser, wenn sie sich spezifizieren würden auf eine Sache. Anstatt mit dem Trend zu gehen, der jetzt so ist, wirklich mal stehen zu bleiben, zu überdenken und zu schauen, wo denn die Probleme sind damit. So, was sind die Nachteile, mit diesen Trends mitzulaufen, so was sie da halt vorhaben zu tun. Hier ist mal was, wo ich zustimmen würde. Mehr Zeit, mehr Geld für Zusammenarbeit zwischen Redakteuren und Chefredaktion und Schlussredaktion. Wenn ich mir den Spiegel Online zum Beispiel angucke und sehe, was da für ein Wortmüll mit Fehlern teilweise veröffentlicht wird, da würde ich mir wünschen, mehr Zeitungen oder mehr Veröffentlichungen würden Wert darauf legen, ihre Sachen nochmal zu lesen, so wie der Herr, wie hieß er, Schraven von Korrektiv, der immer alle Sachen dreimal liest, damit ja keine Fehler drin sind. Das fände ich schon eine gute Sache. Oh. Teilweise verändern die auch die Sachen nochmal ziemlich stark. Ne? Also da hatte vor, ja, glaube ich auch schon zwei Jahre her, hatte der Sargon mal so ein Beispiel, wo also so ein Artikel komplett in so ein Narrativ dann nochmal umgeschrieben wurde. Es gab doch mal so eine Webseite, wo man sich so Unterschiede angucken konnte zwischen verschiedenen Varianten von dem gleichen Artikel. Ja, Newsroom und Product Teams should work together more closely. Ja. Das ist eher wieder, das hat alles nichts mit Journalismus zu tun. Das ist interner Ablauf bei denen und das hier ist im besten Fall wie eher ökonomisch eine Frage und nicht journalistisch. New products like watching benefit from close collaboration. Watching. Noch dümmer. Wie ist diese Show bei Idiocracy? Voll in die Eier? Ja. Das wäre sicher auch eine Rubrik für dir. Viele Worte, das kann keiner verstehen. In die Eier reicht doch. Das einfach schon. Nur Eier heißen müssen. Okay. Man muss doch wirklich irgendwas erfinden, was sehr viral geht als eigene Rubrik und dann schauen, ob diese Leute, das souveräne New York Times, das bei sich dann auch einbaut. So. Oh Gott, ey. Ja, das Gamergate war auch schon zu lang. Wir hätten es aber nur Screaming nennen müssen. Und den restlichen Teil von ihrem Nachrichtenmagazin nennen sie dann bestimmt bald um in Reading. Warum machen eigentlich nicht alle Zeitschriften alles? Ja, so. Und hier möchten sie die eierlegende Wollmilchsau erfinden, nämlich die dominante Rolle der Printausgabe einschränken, während man die Printausgabe gleichzeitig besser macht. Das heißt, glaube ich, im Endeffekt, sie wollen sie sterben lassen in absehbarer Zukunft. Aber ich meine, gut, ich weiß nicht, wie viel Prozent sowas noch ausmacht bei einer großen Zeitung. Fight ist die Sportausgabe oder Boxenausgabe. Ja, hier der letzte Satz. The pending creation of climate and gender teams is a step in the right direction. Climate teams, gender teams, oh mein Gott. Und climate gender teams und gender climate teams. Gender. Deep compelling narratives on the transgender movement. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja gut, ich meine, das hier hat, das dem hier gebe ich ja wenigstens noch, das hat ja Relevanz. Also daneben, neben dem Gender-Team sieht das Climate-Team wie ein Riese aus, von der Relevanz. Aber what audience should we be focusing on? Wie wär's mit euren Lesern? Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Wie wär's, wenn ihr einfach die Wahrheit berichtet und dann sich die Leser selbst so kommen und gehen werden? So, ey, mein Deutsch ist heute echt nicht auf der Höhe, ey. Das ist so, was ist da los? Fokus mal mehr auf dein Gender. Es ist bestimmt wegen meinen Privilegien, die ich da abbauen muss und so, ja. Naja. Die New York Times, meine Damen und Herren, mal ein Flaggschiff des internationalen Journalismus. Wird jetzt abgetakelt. Erde, Sonne. Das sind also die Grundbedingungen, damit man aufgenommen wird. Ich finde das total schrecklich, dass es da nur zwei gibt. Was ist mit Mars oder Mond oder... Oder mit Pluto. Ja. Uff. Aber für die Diversität, würde ich sagen. Ach ja, na gut. Das ist doch irgendwie auch schon wieder ein Symbol für Heteronormativität auch. Also, wenn es nur zwei gibt und so. Die Sonne hier, die unterdrückt die arme Erde mit Climate Change. Der Erde ist auch, glaube ich, schwindlig. Guck mal, wie schnell die sich dreht. Ist ja auch eine Scheibe, also. Ja. Das ist sowieso wahr. Und man konnte auch nicht mal die Kontinente halbwegs. Nee. Wie ist denn da Afrika dargestellt? Hallo? Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht die Erde, sondern irgendwie der Heimatplanet von diesem Scientology-Alien oder so. Man weiß ja nie bei den Amerikanern. Das könnte natürlich sein, ja. Und warum sind linke und rechte Hände da vertauscht? Also, okay, egal. Ach. In der Diversität. Ja, ich glaube, das war's dann auch. Also bis 2020 wollen die das hingekriegt haben. Ich sag nur, The Times was once filled with short, dry articles documenting incremental news in business and public life. Ja. Nachrichten nennt man das auch. Also wenn die New York Times wirklich die Absicht hat, Vorreiter in etwas zu sein und nicht einfach Mitläufer, dann sollten sie erst recht, wenn sie bemerken, dass dieser Trend mit dem, was sie da halt machen wollen, da ist, ja, anstatt sich dem zu fügen, sollten sie eben entgegen dem gehen und sagen, okay, wir wissen, dass es das gibt, aber wir werden uns eben nicht daran halten, weil wir eher so auf Journalismus setzen und nicht auf Tokenismus. Ja, aber früher fanden sie auch das Kreuzworträtsel als unter ihrer Würde. Ja. Wir wussten Leute Bescheid. Klar, natürlich. Nur weil man nicht gerade so elitär und ausschließend sein will gegenüber einer anderen oder der Masse von Leuten, der Menge von Leuten, die es gibt im Land, heißt es doch nicht, dass man das dann so auf alle verteilen soll. Auf das dümmste Mögliche setzen. Ach, Mann. Das ist wirklich schade. Ja, ich meine, warum nicht die New York Times aufspalten in wir werden unsere ehemaligen Dienstleistungen fortführen und noch halt ein neues, separates Team ausbilden und was dann aber halt, keine Ahnung, New York Times Hip oder so wäre. Ja. Warum nicht sowas? Einfach aufsplitten in Old York Times und New York Times. Ja, so Progressive Times und Regressive Times. Ja, aber das haben ja in Deutschland haben das ja so Leute wie die Zeit mit Zeitmagazinen und so durchaus versucht. Ja. Also schwappt es dann trotzdem auf die Zeit rüber, was im Zeitmagazin passiert? Oder ich meine, ja, es ist halt schwierig. Ich kann den Job ja auch nicht besser machen, ja. So. Aber es muss sich was ändern in New York. So viel können wir da rauslesen. Ansonsten wird da nichts aus dem Journalismus. Vielleicht können wir denen ja was von der Milliarde abgeben, dass sie sich auch ein paar Wächterjournalisten leisten können. Did you ever think about Guardian journalists? You know, there's an idea from Germany. If you have $1 billion, I can tell you. From the Korrektiv, yes. Yes, you want the journalism, yes. Mann, was ist das? Alter? Das fand ich einfach einen unglaublich geilen Titel. Das ist einfach nur, weil ich diesen Titel und daneben gleich die DP. Gender Expert. Ach, was ist das? Gender Experte. Was ist das? Nein. Oh. Kaum schon. Wir entschuldigen uns auch bei den Trump-Geschädigten da draußen, aber so ganz kommen wir an dem Thema natürlich auch nicht vorbei. Ach, diese Dana Brown, diese Gender-Expertin da unten unter dem Foto ist da, die, diese Schrift da. Trumps Wahl sei ein Protest gegen die Elite, auch gegen die feministische Elite gewesen, sagt Dana Brown, Wachsfigur des künftigen US-Präsidenten. Also, ja. Also, auf dem Bild ist die Wachsfigur da. Dana Brown ist keine Wachsfigur. Dana Brown ist eine Wachsfigur des künftigen US-Präsidenten. Habe ich bei den Weltraumaffen gehört. Sagt Dana Brown, Wachsfigur des künftigen US-Präsidenten. War das nicht die mit Sakrileg und so? Stimmt. Jetzt kommen einige Zusammenhänge mir schon verschwörerisch vor. Gleich. Ja, aber im Endeffekt wissen wir ja, was in dem Artikel, also ich habe den jetzt auch nicht groß vorbereitet. Es ging mir eigentlich darum, diese unglaubliche Titelzeile zu zeigen. Eigentlich sollte es das Jahr des Triumphs werden für die Frauen in Amerika. Weil das ja auch so viel bringt. Da eine Person, die meisten von denen nie kennenlernen werden, oh, Leute, da irgendwie auf dem Sessel da hockt und die Knete anstreicht. Weil ja auch alle Männer jetzt so viel davon haben, dass der Typ da jetzt sitzt und die Knete anstreicht. Da weiter drunter, warte, geh noch nicht runter. Du musst halt schon sehen, dass die Männer weiterhin dann die 23% mehr bezahlt bekommen. Das hätte sich bei Hillary ja geändert. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Hier, 53% der weißen Wählerinnen haben sich für Trump entschieden, der Frauen mehrmals zu dick und hässlich bezeichnete. Okay, also erstens hat Trump nicht Frauen als Masse als zu dick und hässlich bezeichnet. Okay, er hat Individuen als solche bezeichnet, die dann Frauen waren. Aber der zweite Punkt ist diese 35% der weißen Wählerinnen da. Aber das Borg-Kollektiv, ja. Alle eins. Da war ja dieses Women's Day Ding in Amerika gewesen, so Women's March, und da haben die bei der Organisierung davon auch dann darüber diskutiert, wie ja 53% der weißen weiblichen Mitbürger in Amerika für Trump gestimmt haben und deswegen auch die weißen Frauen auf dem Anti-Trump-Rally-Ding nicht irgendwie weiter vorne stehen sollten, sondern vielleicht so weiter hinten. Nach dem Progressive Stack geordnet. So, toll. Das ist auch verrückt hier. Ne? Ist seine Niederlage des Feminismus? Nein. Die Begründung ist, der Feminismus hat nicht verloren, weil die Mehrheit der Frauen hat für Clinton gestimmt. Wir haben nicht verloren, weil wir haben für die Verliererin gestimmt. Yay! Was? Der Gender Gap, also der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Wahlverhalten, betrug 11%. Das ist viel. Wir müssen auch im Wahlverhalten das Gender Gap schließen. Alter, was ist da los? Frauen müssen mehr Trump wählen, das geht gar nicht anders. Aber ich meine, diese Sache mit hässlich und zu dick, grundsätzlich, wenn sich jemand so äußern will, weiß ich nicht. Das ist doch das ist doch freie Meinungsäußerung im Endeffekt. Ich sollte jemandem nicht hinterherrennen und sagen, du bist fett und hässlich, du bist fett und hässlich. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich irgendeine Frau hässlich oder zu dick finde, warum soll ich das nicht bejahen dürfen? Ja, viele wollen Frauenfeindlichkeit nicht wahrhaben und zeigen mit dem Finger auf die vielen Studentinnen, die Abschlüsse machen, oder sie zählen Frauen in Führungspositionen auf, mit anderen Worten. Sie zeigen, dass die Gesellschaft nicht frauenfeindlich ist. Aber Sexismus tief verankert in der Gesellschaft. Ja, das ist so Kafka-Fallen aufbauen und selbst reintreten. Ja, toll, wenn es so tief verankert ist, wo ist es denn bitte ausgeführt? Wo sind die Belege dafür, dass es tief verankert ist? Ja, die dreckige Schwesig und die alte Merkel, das sind Geheimagenten der Gegenseite. Das sind eigentlich Männer mit Masken. Und das ist strukturell verankert. Ja. Außerdem bei diesen Leuten ist der Sexismus überall. Weil das sieht man schon in diesem, ne? Sexismus ist die verankert, Frauenfeindlichkeit, die finden das ja alles so, dass das überall eine Rolle spielt. Oh Mann. Da diese 4 Jahre warten bis zur nächsten Wahl, Fragezeichen. Warum ist das überhaupt eine Frage? Warum ist das eine Frage bis zur nächsten Wahl? Ja, es ist Standard. Okay, es ist Standard. Ist es bei dir nicht so? Ich mache dann alles auf niedrigen Energieverbrauch und ziehe mich in meine Winterschlafhöhle zurück. Für 4 Jahre. War die Niederlage einer Wachen? Ja. Wie jetzt doch eine Niederlage? Ach so, für Clinton, nicht für den Feminismus, die der Clinton gewählt hat. Eieiei. Frauenorganisationen im Land werden sich zusammenschließen, ja. Die reagieren wie die Tea Party-Bewegung, ja, das ist wohl wahr. Das sagen, das reden sie jetzt schon die ganze Zeit hier. Gemäß einer Studie bezeichnen 43% aller republikanischen Wähler die Ziele des Feminismus als erreicht. Ich habe diese Studie auch gelesen und leer geschluckt. Die Aussage dieser Männer ist erschreckend. Unglaublich, oder? Ja. Republikaner werden grundsätzlich nur von Männern gewählt, oder was will uns die Tante sagen? Das passiert auf so vielen Erfindungen und nicht auf Tatsachen. Wie war das hier? Hä? Oh mein Gott, nein. Aber ist der Sexismus tief verankert in unserer Gesellschaft? Ja, das basiert auf Tatsachen, nicht auf Empfindungen. Ja? Das ist mal Bescheid weiß. Scroll mal runter, bitte. Alter. Kann man sich als Feministin oder als Feminist oder Feministin bezeichnen und gleichzeitig Trump wählen? Meine Fresse, Alter. So, warum dämonisiert man bitte Trump so stark? Was soll das bringen? Im Chat: President Donald J. Trump, hi. Oh, Mann. Aus den Interviews mit Wählerinnen Trumps geht hervor, dass sie den Feminismus als elitär ansehen. Etwas, was Akademikerinnen und Frauen in der Großstadt betrifft. Ups, Berlin. Vom Feminismus profitieren alle, auch wenn sie es nicht einsehen wollen. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Verdammt nochmal. Ja? Die Trump-Wahl eine Protestwahl gegen die Elite. Auch die Elite im Feminismus halte ich hingegen für plausibel. Nur gehört Trump auch zu einer Art Elite. Also, das ist ja auch lustig. Ja, das war eine Protestwahl gegen die Elite, aber das ist ja jetzt überhaupt unwichtig, weil der andere hat auch schon mal irgendwie. Aber die falsche Elite, ja. Es hat jemand sehr schön, ich weiß nicht, kann sein, dass es der Splendid Mao Chao war, irgendwer hat auf Twitter gesagt, er hat, oder Stulkowski, der hat die politische gegen die wirtschaftliche, also die wirtschaftliche gegen, nee, die politische gegen die wirtschaftliche Elite ausgetauscht. Ich finde, das trifft es ganz gut, dass er halt dieses Establishment aus Washington rausgeschmissen hat und dafür halt Wirtschaftselite in seine Stäbe geholt hat. Ob das besser ist, ist ein Dieb besser als der andere? Ich weiß es nicht. Oh ja. Okay, was ist das? Thank you, Berlin. Ja. In okay, Berlin war nämlich, Berlin hat sich solidarisch gezeigt und 850 Berliner waren draußen, um ihren Unmut zur Amtseinführung von Donald Trump in die Berliner Nacht zu schreien. Das ist mutig, das ist wichtig. Solches Engagement, das hilft uns und so. Und ratet, wer gesprochen hat, unser aller Freundin Anne Wiezurek hat dem Donald ein paar Sachen entgegengeschleudert, dass der wahrscheinlich, ich denke, der wird nach dem Wochenende zurücktreten. Auf Deutsch oder auf Englisch hat sie es gesagt? Ich denke auf Deutsch. Ich habe leider, es gibt leider bisher, habe ich nichts gefunden, wo man diesen wunderbaren Redebeitrag nachsehen kann. Ich habe nur genau das, was der Chris eben gerade kurz aufhatte, das war mal so ein kurzer Ausschnitt von der Demo. Das können wir uns mal anhören. Pussy grabs back. Ja. White Silence gleich Violence. Dismantle White Supremacy, ja, weil Allah Akbar ja auch viel besser ist. Ist der Hammer, oder? Thank you everyone for coming. Those are feminists. Nobody came. Es gab ja auch schon viele Leute, die jetzt über diese angebliche Organisatorin da gesprochen haben von der Sache in Amerika, dass das eine Islamistin wäre. Also ich hab Fotos von der jetzt schon ein paar Mal irgendwo jetzt bei Twitter rumsegeln sehen. Aber müssen wir natürlich nochmal schauen, ob das jetzt wirklich so ist. Aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil dieses Ganze von wegen nach die armen Muslime, das ist ja in dieser Trump-Sache auch schon ewig drin, seit seinen Kommentaren dazu anfangen, dass er die nicht ins Land lassen will und so. Und hassende Ideologie und so, wie er das da irgendwie genannt hat, alles. Also bedeutet das eigentlich, dass die, ich verstehe das nicht ganz, warum schreien die da Allahu Akbar bei einer Demo gegen Trump in Deutschland? Das ist ja wahrscheinlich auch aus diesem Grund, so nach dem Motto, so ja, der ist ja hier gegen Muslime und ja. Und deswegen rufe ich den Kampfruf des militanten Islamismus, oder was? Ja, natürlich. Außerdem sah die Demo auch nicht besonders groß aus, muss ich ganz ehrlich sagen. 850 Menschen. Ja, ich meine, guck mal, wenn du das auf Berlin rechnest, sind das sicher 0, irgendwas. Ja? 0,00 oder so. Ich weiß noch, wie bei den Debatten da gefragt wurde, als eine von so Fragen, ob man die Ergebnisse der Wahlen annimmt und hinnimmt, egal wie sie ausfallen. Und Trump dann den Mut hatte zu sagen, ich schau mal, wie es dann so drum steht. Ja, und die Leute dann gemeint haben, hier, Trump hat nicht direkt gesagt, ja, er wird es hinnehmen. Dann hat er gewonnen und die Leute können es nicht hinnehmen, dass er gewonnen hat. Einfach, was ist da los, Mann? As a woman, I hope one day I have as many rights as a gun. Das war mein Liebling. Das ist schon auch, ja. You will never get to bang. Uh-huh. Ja, auch so, aber ich meine, das ist ja dann eigentlich die saudi-arabische Version. Knarren dürfen ja auch kein Auto fahren. Ja. Nicht ohne ihren Besitzer das Haus verlassen und so. Knarren müssen gut beschützt werden und verschleiert, wenn überhaupt. Sie dürfen sich nicht den Kindern zeigen. Concealed carry. Bei manchen Frauen wäre das angesagt, dass man concealed carry, dass man die Inhaber zu concealed carry verpflichtet. Oh, jetzt werden wir aber echt ätzen. Ja, die hat das ja gemeint. Ja, also. Ja, das, wenn man so viele Rechte haben möchte. Guck doch mal, was hier da hinten aus dem Kopf für ein ekelhafter Tumor auswächst. Kein Wunder. Der drückt sich aufs Hirn. Und vor allem, was ist das für ein Kleid einfach? Das Kleid mit so Katzen und Ananas und. Day one of the resistance. Took us 5 years to get numbers this big against George W. Bush. Only 24 hours against Trump. Wow. Ja, und also das war dieses Ding, das hat Sargon retweetet und dazu geschrieben, es ist die Tea Party. Und das sehe ich auch so. Also schon alleine, die haben auch alle so dumme Hüte auf. Ich kann mich noch genau erinnern, als Obama gewählt wurde, wo dann plötzlich diese ganzen Leute sich da alle irgendwie als irgendwelche revolutionären Amerikaner irgendwie verkleidet haben und von ihren dummen Hüten irgendwelche Teebeutel haben runter baumeln lassen und irgendwie, anfangs haben sie sich ja noch die Teabagger genannt und nicht die Teaparty. Und hat irgendwer denen gesagt, dass es irgendwie eine sexuelle Praktik ist und danach war es dann plötzlich die Teaparty. Hm. Und das waren ja diese Heinis, die zumindest in der ersten Amtszeit von Obama da sämtliche Versammlungen und jeden Kram irgendwie belagert haben mit ihrem Bullshit. Und das wirst du jetzt wahrscheinlich auf der linken Seite auch sehen. Aber ich finde es auch so geil, dass sie sich alle diese dämlichen Mützen aufsetzen und sie dann auch als Pussyheads bezeichnen. Ich meine, ja, Pussyheads. Was noch? Ja, also da waren mir ehrlich gesagt die Teebeutel lieber. Hilfe. Es gab ja auch während der Amtseinführung gab es ja auch schon Proteste. Das war irgendwie so ein Mob von 100 Antifas, fast wie bei uns zu Hause, mit den üblichen schwarzen Klamotten und vermummt. Und die haben dann in Downtown Washington Scheiben eingeschlagen, unter anderem von der Bank of America, und Starbucks, beides große Spender von Hillarys Kampagne. Da kann man schon mal die Fenster einschlagen, ist klar. Ja, also dann sind auch unheimlich viele Palästina-Schilder aufgetaucht, irgendwie Free Palestine und solche Sachen. Also da werden auch wieder da alles an Nicht-Establishment sozusagen, was irgendein Anliegen hat, läuft da jetzt mit, habe ich das Gefühl. Diese, es gab Plakate Free Melania, also die, man müsse die Frau von Trump aus ihrer Unterdrückung befreien, als wenn die Frau kein denkendes Wesen wäre, was sich selber überleben kann. Will ich mit diesem blondierten, selbstgebräunten Heini im Weißen Haus leben oder will ich irgendwie was anderes machen? Unglaublich. Ach ja. Aber das ist wirklich, das habe ich auch mit kleineren so Demonstrationen der feministischen Natur schon mitbekommen. Da geht es dann irgendwann nicht mehr um das Thema, womit es angefangen hat. Und dann spaltet es sich weiter auf. Und dann heißt es, wir knallen jetzt einfach alles raus, was uns nicht passt. Und dann kommen halt Leute mit verschiedensten Forderungen. Und das ist doch einfach dann einfach Lärm. Die Leute haben sich auch auf diese Sache hier gestürzt, dass angeblich Donald Trump hier den Schurken aus dem Batman-Film zitiert hat in seiner Antrittsrede. Ja, nicht nur das, die haben ja dann irgendwie auch noch irgendwas aus irgendeinem Film mit irgendwelchen Bienen, aus irgendeinem Trickfilm, sondern auch was rausgenommen haben. Also ja, dass er anscheinend nicht der größte Redenschreiber ist. Gut. Der hat die Nation gerickrollt, der hat gesagt so, I will never give you up, I will never let you down. Ja, so ungefähr. Dieser Shitpost, wo da jemand gesagt hat, so, I can't believe this is real, und dann so ein Video von so einer Band, die da bei der Inauguration spielt, und dann so Smash Mouth comes on, so, somebody once told me. Ja, warum haben die nicht abgesagt? Sind das Nazis oder was? Nein, ich glaube, das war einfach nur drunter gelegt. Oder ich weiß nicht, vielleicht war das real, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe da nicht weiter Recherche betrieben. Ich müsste mal in diesem Fonds aufgenommen werden, dann mache ich mal was. Ja, das hatte ich ja auch schon in der Ankündigung verwendet. Die schlimmste Auswirkung von Trumps Amtseinführungsrede. Lori Pennys Periode hat begonnen mit... Wahrscheinlich schrecklich. Und die glaubt, ihre Gebärmutter versucht, Amerika ohne sie zu verlassen. Also, ja, seht ihr mal, wie Frauen leiden müssen. Jetzt schon nur durch die Amtseinführung. Sie hat sich da als Journalist wohl rumgetrieben und sich dann aufgeregt, dass da irgendwie Tränengas gegen die Leute, die Scheiben eingeschlagen haben, verwendet wurde und so. Hat er das mal aus Gag gemacht oder was? Ja, der war mal Gast bei dem WWE-Ding. Ja, der ist sogar in der Wrestling Hall of Fame. Ja. Ich finde das ganz cool, so wenn so prominente Präsidenten werden. Solange sie halt qualifiziert dafür sind, ist alles cool. Wore it better. Ja. Wie hat jemand geschrieben, jetzt könnte er endlich mal sagen, dass er scharf auf die First Lady ist. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Also alle diese Tweets und noch mehr findet ihr unter Hashtag Inauguration Day oder Hashtag Women's March. Oder Hashtag Inauguration. Genau, ja, Hashtag Inauguration ist auch so ein Ding. Das fand ich halt auch sehr gut hier. Make them pay for razors if we pay for tampons. Haben die eine Ahnung, was Klingen kosten? Haben die irgendeine Ahnung, was das kostet, sich nass zu rasieren? Sind die bescheuert? Ah. Der ist jetzt so aus der anderen Sorte, aber fand ich auch gut. Dunja Halali und Anja Reschke unterhalten sich über Hass im Netz. Genau. Schauen Sie doch an, wer in Zukunft die meisten Privilegien abgeben muss. Weiße Männer. Diese frauenfeindlichen Reaktionen kommen mir als letztes aufbäumen vor Anja Reschke. Das, da kann ich nicht mal was zu sagen. Das ist mir einfach zu dumm, Frau Reschke, echt. Das ist richtig peinlich. Aluhutgeschwätz. Der Herr Wegner, auf jeden Fall mal abonnieren, wenn man sich für Politik interessiert. Ja, Gamergate's New Army of Bad Bitches. Geht darum, dass ja, haben wir ya schon öfter thematisiert, Brianna Wu kandidiert für den Kongress in Amerika. Brianna Wu war eine der Frauen, die in dem Hasssturm Gamergate, im Auge des Sturms, also da, wo nichts los war, waren und immer wieder versucht haben, irgendwie doch in den Sturm reinzukommen, um privates Kapital daraus zu schlagen. Und jetzt tourt sie halt mit diesem Slogan, ich habe Gamergate besiegt und die Alt-Right besiegt und jetzt werde ich eure Kongressfrau. Law and Order even ripped her story from the headlines. Also sie hat beim Interview wieder alles gelogen, was sie konnte, weil Law and Order war offensichtlich nicht über Brianna Wu, sondern eher über Zoe Quinn. Aber gut. Ja, aber im Endeffekt argumentiert jetzt halt praktisch dieser Artikel, Gamergate hätte Frauen wie Wu durch das Stahlbad, durch das sie gehen mussten, ne, praktisch zu Bad Bitches, zu bösen Kämpferinnen für das Gute geschmiedet. Und das fand ich doch sehr lustig. Ja. Wenn man überlegt, dass die eigentlich die ganze Zeit jammern, dass sie irgendwo hinlaufen und sich verstecken mussten. Und jetzt auf einmal sind sie durch das Weglaufen und sich verstecken und rumjammern in der Presse zu Wahnsinns-Superkämpferinnen geworden. Den Trick möchte ich näher erklärt bekommen, wie man das macht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. That night she asked her husband what he thought about her entering politics. He'd already stood by Wu as she dealt with Gamergate and its related aftershocks. He said, go for it, says Wu. Der denkt sich wahrscheinlich auch, wenn die Alte aus dem Haus ist, habe ich Ruhe. Naja, er hat einfach nur gesagt, jetzt geh hier einfach so, lass mich in Ruhe. Naja, muss ja auch nicht als Sexist wahrscheinlich dann gelten. Der Ehemann von Brianna Wu muss auch eine Schatzi. Herausforderung sein. Ist die Frau bei Gamergate? Wir sollten einen Fonds einrichten lassen, von staatlichen Mitteln finanziert, für den Mann von Brianna Wu, so als emotionale Hilfe. So. Oh. What can they do to me? Call me names? Make up stuff about me? Okay, they've already done that. Ist das der Einladung, Brianna? Wenn es dir nichts ausmacht, hast du ja jetzt öffentlich gesagt. Das ist ja aber die größte Lüge von allen hier. Profi-Opfer, Nöll, Frau. Ich will nur an dieses David Pacman-Interview erinnere. Ach, also nee, irgendwie bei den kleinsten Fragen irgendwie mal, du holst die Hippies. Ich weiß noch, wie ich einmal so einen Podcast gemacht habe mit anderen Leuten. Das war noch, als Gamergate noch lauwarm war, okay? Jetzt ist es ja schon komplett kalt, ja? So halt, also im Mainstream halt, ne? So, und da war Brianna Wu, wie sie da gesagt hat, dass sie Casual Gamer auch als Gamer ansieht. Also all die Moms, die dann so auf ihren Smartphones so Candy Crush spielen. Ist auch schon Gaming und wie viel sie doch geleistet habe für die Spieleindustrie und es war einfach so ein Laughingstock. Ich habe mir da nichts Großes bei gedacht, aber jetzt denke ich mir, ja toll, nein, ich will nicht mehr darüber lachen, das ist schon vorbei, so geh weg, lass das, nein. Ja, und diese Person, die das hier schreibt, übrigens war mal News Editor bei Jezebel und behauptet dann hier, dass irgendwelche Spammer in der Comment Section GIFs von Rape-Porn, Animal Gore jeden Tag da eingespeist hätten. Ja, genau. Ja. Oh Mann. Nee, Mann, nee, das ist dämlich. Das ist dämlich. Brianna Wu hat doch überhaupt keine politische Chance. Ich meine, sie hat keine politische Bildung. Boah, die war doch an der Uni. Ja, aber sie... Reicht doch. Okay. Er hat sicher einen Diversity-Workshop gemacht oder so. Der Wuni. An also der wirklich, Wuni. Wenn Leute wie Wu da durchkommen und da wirklich mit Geld machen werden und da ein gutes Leben von haben, dann denke ich mir schon, okay, das ist so ein Symptom davon, dass jetzt eindeutig was zu weit, zu schief gelaufen ist. Ach, nee, ey. Hell hath no fury like a woman trolled. Oh Gott. Ja, ja, ja. Oder das Campaign-Hashtag, was die da hat, Hashtag Wu you gonna call, Alter. Wu you gonna call, ernsthaft. Ja, und auch ich habe mir das ihr Ad angeguckt, wo sie da mit dem Motorrad rumfährt, wie. Ja. Ach, peinlich, ey. Frag mich, wie, also, ob die Amerikaner da, wo sie zur Wahl steht, auch schon blöd genug sind, also. Die schon indoktriniert genug sind, um so jemanden ernst zu nehmen. Ich hoffe es ja nicht. Ja, und die Leute, die das vielleicht sehen würden und denken würden, hier, wir kritisieren Leute nur wegen ihrem Aussehen, ja, da gibt es keine Substanz. So, man kann da nicht groß darüber reden, ja, aber es ist trotzdem passiert und deshalb ist es schon in gewisser Form relevant. Aber da gibt es halt keine Substanz zu, da ist nichts. Und wenn ihr selbst nachschauen wollt, dann bitte. Ja, was da im Prinzip war, die GEMA jetzt war am Laufen, sie hat irgend so ein komisches Meme gepostet, von wegen, das sind alles Heulsusen. Andere Leute haben sie dann, ja, deswegen sich über sie lustig gemacht. Und dann war sie irgendwie Nöhlen in so einer Fernsehsendung bei NBC. Das war auch so die erste Erwähnung von Gamergate in den Massenmedien. Und seitdem inszeniert sich die Frau als großes Opfer. Das ist die Story dahinter. Das fand ich ja noch ganz lustig von der Süddeutschen von heute. Frisuren vor Gericht. Kulturelle Aneignung. Operation, ja, genau, ja. Oh Gott, viele weiße Frauen fragen Dutch Braids und andere afrikanische Frisuren, aber ist es nicht rassistisch, einen auf Schwarze zu machen? Ja, macht man einen auf Schwarze, wenn man... Oh. Oh. Ich dachte, dafür muss man schon Blackfacing machen. Was doch alles. Manchmal wäre es gut, wenn auch Frisuren ein Copyright gelte. Na. Ja, ja, ne, ja. Genau. Oh, wir müssen auch auf jeden Fall aufhören, Hühnchen zu essen und Traubenlimo zu trinken. Ja. Manchmal wäre es gut, wenn auf Narrative ein Copyright gelte, Herr Jan Kedves. Dann dürfte nicht jeder Idiot gleich einen Scheiß in seiner Zeitung nochmal wieder coinen. Einfach so Deutungshoheit haben wollen, sowas. Das ist so kotzübel, wird mir von. Oh Mann. Auch dass da steht, manchmal wäre es gut. Also auch nur an den Sachen, wo man das gerne hätte, wäre es toll, wenn man dieses Copyright habe. Ebenfalls im September entschied ein Berufungsgericht in Alabama, dass Tragen von Dreadlocks am Arbeitsplatz ein Kündigungsgrund sein kann. Sprich, Schwarze müssten sich in den USA, um Geld zu verdienen, ihre Dreadlocks abschneiden. Das ist also. Ja, das ist garantiert, wenn wir das nachgucken würden, das ist garantiert wieder so ein Fall, wo irgendwelche Firmen in bestimmten, also so wie diese Sache mit Abercrombie und Fitch, dass sie halt bestimmte Richtlinien haben, wie sich die Leute anziehen müssen, so wie es auch teilweise halt Vorschriften gibt für, dass man keinen Bart tragen darf, dass man sich die Fingernägel schneiden muss, lauter so ein Kram irgendwie. Oder es sind sogar sicherheitsrelevante Sachen, weil... Ja, genau, kann also, auch sein. Also zum Beispiel Leute, die in der Druckerei arbeiten, können keine langen hier irgendwelche, nicht, dass sie mit den Ärmeln irgendwie in die Druckmaschinen geraten und so ein Zeug, wenn die daran hantieren und so. Ja, oder müssen halt auch Haarnetze tragen, damit Haare nirgendwo irgendwie in eine Maschine geraten können. Oder so. Hallo, ja, das ist Haarnetzkultur, ja, das ist Copyright. Du musst da jetzt Royalties für zahlen. Hier wird das jetzt wieder so hingedreht, so nach dem Motto, als ob die da sitzen in Alabama und sagen so, damn Negroes want to wear dreadlocks. Oh Leute, hier der nächste Abschnitt. Solche Diskussionen, die sich um Rassismus, strukturelle Benachteiligung und kulturelle Aneignung drehen, waren lange eine Sache der USA. Neu ist, dass sie auch in Deutschland geführt werden. Wie zum Beispiel. Wir haben euch gewarnt. Wir haben euch 2 Jahre lang gewarnt. Und hier, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Da lud das Lifestyle-Magazin Indie in Kooperation mit der Berliner Aktivistengruppe White Guilt Cleanup. What the fuck? White Guilt Cleanup in etwa antirassistischer Service für von Schuldgefühlten geplagten Weißen. Ja, zu, oh mein Gott, für, zu einer Panel-Diskussion nach Kreuzberg. Es sollte um afrikanische Haartraditionen Deutschland gehen. Ich bin mir so, was ist das? Was ist das? Warum? Wieso? Das ist doch, was wollt ihr, okay? Wollt ihr Integration? Wollt ihr so einen Melting Pot? Wollt ihr sowas haben oder nicht? Daseinsberechtigung für Bullshit wollen sie erstens haben und zweitens Apartheid. Ja, das ist Apartheid gemeinsam. So. Also Apartheid. Segregation für Gleichheit oder so. Jeder ist gleich apart. Das ist so, wirklich so dieses klassische Ding, was da, so war das ja damals in Amerika. Also nachdem die Sklavenbefreiung war, gab es ja dann quasi diesen Grundsatz, dass du diskriminieren kannst gegen Schwarze, solange wie du quasi, also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Eingänge hast in ein Haus, dann kannst du halt den Schwarzen sagen, sie müssen den einen benutzen. Ja. Weil es gibt halt zwei Eingänge. Mhm. Nur wenn es nur einen gäbe, könntest du das quasi nicht machen, dass du dann sagst, die dürft ihr gar nicht rein oder so. Mhm. Genauso wie halt diese Sachen wie im Restaurant, ja, ihr müsst jetzt da in der Sektion sitzen. Es ist auch, ne? Und das war halt dieser Grundsatz des Separate but Equal, so nannte sich das. Also solange du halt zwei Sachen hast und die irgendwie halt gleichwertig sind, kannst du den Leuten sagen, ihr müsst jetzt diese eine Sache benutzen und oder ne. Ich denke mir halt auch ja. Schon so, was ist, wenn ich geboren werde und ich habe so eine Haarstruktur, einfach so irgendwie in meiner Familie gibt es irgendjemanden, der so eine Mutation hat, die bei Haaren so für Afro-Haare sorgt, also so zottelige, abstehende so Haare, die man so stylen könnte, ja, so, dann habe ich das Gen, dann habe ich das und habe dann die Möglichkeit, das so zu stylen. Das ist dann keine Cultural Appropriation, so, wenn man die Möglichkeit hat, dann hat sich das doch, dann ist man doch in der Lage dazu, das zu haben und zu machen, dann hat sich das doch schon gegessen. Da braucht man doch jetzt nicht irgendwie ein fucking White Guilt Cleanup, Alter. Was ist das? Vorausgegangen war dem Abend eine Haarflechtparty, die vom Indie-Magazin erst angekündigt und nach Protesten wieder abgesagt worden war. Bei ihr sollte eine weiße Haarstylistin Indie-Leserinnen afrikanische Frisuren flechten. Das ist unglaublich. Echt, es ist doch eine Veranstaltung für afrikanische Frisuren. Da kann es doch einfach auch der Ausdruck der Verbundenheit oder sonst irgendwas sein, aus dem sich Leute dann einen ähnlichen Haarstyle flechten lassen. Das ist doch was Gutes. Ich verstehe euch nicht. Ja, es geht ja darum, dass du so Kulturenvermischung einlädst und das möchtest, da wo es es noch nicht gibt. Aber da, wo du es schon hast, hast du das schon und musst das nochmal verändern. Das ist so kritische Theorie 101, dass du, egal was du hast, immer kritisieren sollst. Und die einfachste Kritik ist einfach zu sagen, nein, das ist falsch und wir gehen in die komplett andere Richtung. So, du hast schon Völkerverständigung, du hast schon Kulturverständigung. Niemand schaut mehr wirklich so groß darauf so und gafft, ja, wenn jemand mal so Braids hat oder so oder Dreadlocks, ja. Aber jetzt heißt es, nein, das müssen wir auch noch umändern. Und dann haben wir das erreicht, dann heißt es, nein, wir brauchen wieder mehr Einschließung und so mehr Leute müssen eingeschlossen werden und hört auf Styles von Haaren zu achten, ja. Das kommt immer von denselben Leuten. Den anderen Leuten ist es scheißegal. Zuerst kamen die Boxerinnen, dann der Kardashian-Clan. Und jetzt die Berliner Frauen. Das hört sich für mich nach der Zombie-Apokalypse an, aber gut. Es blieb nicht bei der Feststellung, dass dieses nur dann in Ordnung gewesen sei, wenn die gebuchte Haarstylistin schwarz gewesen wäre. Nein, der Konsens zwischen den in Berlin lebenden teils afroamerikanischen Aktivistinnen auf dem Podium lautete, es ist grundsätzlich rassistisch, wenn Weiße afrikanische Frisuren tragen. Ja gut, dann bin ich halt grundsätzlich rassistisch. Ja toll. So, was ist mit Leuten, die eine Glatze haben, überhaupt keine Haare auf dem Kopf, okay? Das haben auch sehr viele Afrikaner. Ja, so, ja toll, das ist auch rassistisch. Wie soll das funktionieren? Stimmt, wer hat denn die Glatze erfunden? Hm? Ja, ne? Wer hat die patentiert, ha? Huh? Oh, ja. Es ist grundsätzlich rassistisch, wenn Deutsche Tzatziki essen. Es ist grundsätzlich rassistisch. Ja. Grundsätzlich rassistisch, wenn Schwarze in Deutschland leben. Es ist grundsätzlich rassistisch, wenn Leute so Refugees aufnehmen. Das machen sie doch nur, weil die Leute Refugees sind. Normalerweise würden die das nicht machen. So. Genau, also so auf so einer deutschen Straße, da kann aber kein Afrikaner Auto fahren, bitte, ja? Ja. Also das ist Aneignung. Weiße müssen damit aufhören, und wenn man einem Weißen mit einer solchen Frisur begegnet, dann sollte man ihn oder sie zur Rede stellen. Ey, genau. die fressen sich doch mal gegenseitig auf. Für die Gleichheit und die Verständigung und so. Ne, bitte jedes Mal wildfremde Leute wegen etwas, was sie gut finden, die bitte schön voll labern und ihnen schlechtes Gewissen machen und ja. So ein Dreck, ey. Diese Willis. Natürlich kannibalisieren sie sich selbst und gehen dann auf Jennifer Rostock ein hier, die ja eine Frisur in ihrem Hengstin-Video trägt, das 3,7 Millionen Mal auf YouTube angeklickt worden ist. Ja, natürlich, natürlich. Ja, genau, das war das Problem mit diesem verwirrten Video. Ja, natürlich, ja, nicht die schlechten Texte, Männerverachtung und so und einfach schlecht gemacht. Das Lied ist einfach schlecht, okay? Da ist ein wenig drin, wenn überhaupt was. Aber natürlich beißen wir uns auf den Haaren fest, klar. So, authentischer geht's eigentlich nicht. Hätte man Jennifer Weist doch dort nicht gesagt, wenn es rassistisch wäre, dass sie so eine Frisur will? So, Alter. Wow, Jennifer Rostock, du bist rassistisch, aber Feministin. Das passt nicht, aber wir müssen dich bestrafen. Jetzt komm. Alter, nee. Ja, ist jetzt die Frage, wie ist das denn, wenn mir ein Schwarzer so eine Frisur pflicht und mich nicht darauf hinweist, dass ich ein Drecksnazi bin, bin ich dann immer noch schuld? Wahrscheinlich schon als Weißer, ne? Muslime könnten eigentlich per Definition nicht overt rassistisch sein mit ihren Haarfrisuren. Sie können sich auch gerne Dreadlocks machen, die wird aber keiner sehen wegen dem Hijab. Es läuft. Vielleicht tragen die oft auch ein Kopftuch nur, damit sie halt, damit die Leute nicht sehen, können. Damit die Leute nicht sehen, dass sie drunter Dreadlocks tragen oder. Richtig rassistisch, Alter. Richtig rassistisch. Weiß ja keiner. Der Islam ist echt sehr progressiv, so was das angeht, ne? Die Frisur darunter ist ja egal. Hauptsache, du trägst das Kopftuch, ne? Ich schreibe doch niemandem vor, was für Haare er zu tragen hat. Das wäre diktatorisch. Hey! Recht hat die Frau. Ich möchte ihren Namen nicht versuchen auszusprechen. Aber recht hat sie. Was ist das für ein Name? Oh mein Gott. Man sollte doch froh sein, wenn man sich austauschen kann, und warum nicht über kulturelle Errungenschaften wie Frisuren. Komisch, da ist eine Schwarze, eine Eritreerin, die da drin mit ihr Lebensunterhalt verdient, und die findet das alles unproblematisch, und problematisch finden das nur irgendwelche Mittelklasse-Kids aus Berlin, die alle weiß sind. Oder was? Obwohl, nee, es hieß ja, dass das wären auch afroamerikanische Teilnehmer gewesen. Oder Afrodeutsche. Oh Mann. Das ist auch gut. Die Amerikaner tun mir leid. Entspannter Umgang mit dem Thema wie jetzt. Schaut her, wir können alle dieselben Frisuren und Klamotten tragen. AST, die bürgerliche Tarin Wilder, heißt und in Hamburg Jenfeld als Tochter garnischer Eltern aufgewachsen ist, hat gerade der amerikanischen Vogue ein Interview gegeben. In dem sagt sie, es gehe ihr um Inklusion und Diversität. In meinem Video sind Menschen aller Ethnien und Hintergründe zu sehen. Ich sage, schaut her, wir sind eins, wir können alle dieselben Frisuren und Klamotten tragen. Das streitet auch keiner ab. So. Aber, sagt der letzte Satz, was werden die antirassistischen Aktivisten in Kreuzberg dazu sagen? Ja, ne, jetzt müssen sie sich entscheiden. wenn die über die Achse Amadeo Antonio korrektiv demnächst die Frisurenhoheit haben, dann können hier die ganzen eritreischen Flechtjobs zumachen. Ich finde, wir sollten wieder zurück zu Toupets gehen. Richtig so Toupets tragen, also das ist super. Make Toupet great again. Ja. Wir haben kauft ja nicht beim Eritrea. Deutsche kauft nicht beim Eritrea, sag ich. Lasst uns los, nicht vom Schwarzen die Haare flechten. Ihr kommt den Teufel zurück. Oh Mann, ey. Aber damit treibt man doch eigentlich den Markt für so afroamerikanische Haarstylistinnen eigentlich in die Ecke. Da es ja dann heißt, so die Leute sollen da mal nicht einkaufen, genau wie ihr gerade gesagt habt. Weil ja auch diese scheiß Aktivistinnen, denen kann das ja egal sein. Die haben da nur was von, wenn man ihren Aktivismus ernst nimmt. Aber ansonsten, ob die Leute da jetzt hingehen und sich die Haare flechten lassen oder nicht, das kann denen doch Wumpe sein. Da kann man auch wirklich genauso gut hingehen und sagen, dass Männer, die lange Haare tragen, eigentlich so weibliche Kultur-Anzeichen mit einliefern und das ist dann schon sexistisch. Nein. Das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt hier die Stereotypen bedienst. Okay, tut mir leid, Buchinger. Ein kleines Bonbon. Bonbon. Ach Mann. Naja. Na gut, damit hat sich das genug Krebs. Das für hat mich aber auch wehgetan, ey. Ja, schon so, ne? Alter Schwede. Uff. Um das mal mit Abels Worten zu sagen. Ja, wie ich euch angedroht habe heute. Hatten wir gar nicht so viel Material. Ich meine, wir können jetzt noch ein bisschen über unsere Erlebnisse bei der Amtseinführung reden oder keine Ahnung. Unsere Erlebnisse. I was literally shaking. I was literally kneeling on the ground and crying out loud. No. Ja, aber das hier, da kann ich auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen, zu dieser Geschichte, und zwar zu dem Originalpost, nicht zu dieser Verarsche hier. Weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Das ist irgendwie auch ein rechtsgerichteter amerikanischer Publizist oder was auch immer. Jemand, der zumindest öffentlich sich schon geäußert hat. Und der bekommt von einem Anti-Trump-Demonstranten hier aber mal richtig im Vorbeigehen in die Fresse gehauen. Das ist im Verlauf dieser Amtseinführungsdemo passiert. Mhm. Und ein paar Stunden später habe ich gesehen, dass der Herr Kogel ein Bild davon geliked hatte. Und da habe ich ihm geschrieben, so nach dem Motto hier, wie jetzt, Gewalt gegen Andersdenkende und so. Halbe Stunde später war der Like verschwunden von Herrn Kogel. Aber die Wellen, die wirken heute noch nach. Seine Frau hat heute geschrieben irgendwie, wenn es keine Leute, nee, irgendwie, ich würde nicht existieren, wenn es bei uns keine Tradition wäre, Nazis in die Fresse zu hauen. Das bezieht sie darauf, dass sie Finnin ist und ihr Großvater irgendwie von Nazis im Widerstand und so. Aber halt so dieses, jemanden bei der Trump-Inauguration-Party in die Fresse hauen, ist nicht das Gleiche wie den Nazi in die Fresse hauen, der irgendwie deinen Großvater fertig machen will. Das ist dir hoffentlich klar. Der Typ da bei der Trump-Party ist ein Andersdenkender und der richtet keine Waffe auf deine Familienmitglieder oder bedroht sie oder ähnliches. Ja. Deswegen ist das als jemand, der in fucking Berlin wohnt und irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen mitgestopft wird und so, eine ziemliche Frechheit, die Gewalt da so zu verharmlosen. Da haben ja auch Autos gebrannt. Ja, das Auto von Larry King, von dem Talkmaster, haben sie irgendwie zusammengetreten und angezündet. Ja. Also, ich verstehe es nicht. Und keine Festnahmen gab es da offensichtlich, laut den Medien. Die Polizei ist da immer irgendwie mit den Leuten rumgerannt und hat die eingekreist und hat sie mit Pfefferspray besprüht, wenn sie in die falsche Richtung wollten. Aber dass die da, ich hätte den ganzen Mob einfach festgenommen. Ich meine, 100 Leute, das geht doch. Zack, pam. Festgenommen. Ja, man kann damit was lernen, mal einen Tag sitzen lassen, keine Ahnung. Ja, nur das Ding ist, die Leute sind da schon in der Menge, also die wirklich von die aktiven, radikalen Leute, die da rumlaufen, Sachen zerstören, okay? Die planen das schon mit ein. Die sehen sich dann, die sehen darin eher die Möglichkeit, sich noch weiter politisch zu engagieren und zu sagen, dass sie Märtyrer sind. Sie werden da doch rauskommen mit einer Strafe und dann können sie erst recht sagen, wie gemein das System ja ist. Ja. So, und jeder, der sie dann anzweifelt, der ist dann bestimmt hier mit dem Staat und mit Trump und so. Ja. Ja, da hat jemand auch eine schöne Detailstudie zu dem Teilnehmer gepostet. Chris, kannst du das vielleicht hier nochmal einblenden? Da hat jemand eine modische Studie eines Teilnehmers dieser Demonstration gemacht. Da zeigt sich relativ genau, was das für Leute sind, einfach. Was wir hier auch schon öfter gesagt haben, das sind mindestens mal Mittelschichtskids, wenn nicht noch größer, weil hier haben wir halt einen von den Idioten und hier daneben haben wir die Original Marlon Brando Iconic Bla Jacke für $765. Hm. Die sieht echt noch frisch aus, also ungetragen. Also praktisch das Julia Schramm-Syndrom. So ein bisschen. Ich habe da auch noch gerade einen Link, könnt ihr mal zeigen. Ja, hat auch jemand geschrieben von wegen, das wäre doch eine Leistung, ja? So viel dicke Frauen mal in die frische Luft zu bringen. Fünfmal größer als Trumps Crowd. Oh mein Gott. Ja, da gab es ja auch noch diese Discussion irgendwie, wie viele Leute waren bei der Amtseinführung? Und es wurden diverse Fotos aus 8 Blickwinkeln gezeigt. Immer so, dass man dann entsprechend seine Darstellung entweder wenig Leute oder viele Leute besser illustrieren konnte. Also, und die Zahlen gehen wild hoch und runter, irgendwie von 800.000 bis 400.000 ist alles dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele bei den Women's March waren mit ihren Pussy-Hats, aber... Och Leute, wir haben noch gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das relevant ist oder so, aber Madonna hat sich ja da auch noch zu geäußert und eine Revolution ausgerufen. Ja, Madonna hat gesagt, sie hätte in den letzten Tagen mehrmals darüber nachgedacht, das Weiße Haus zu sprengen. Ja, Madonna, das wird helfen, denke ich. Das wird auf jeden Fall helfen, die Gräben zuzuschütten in der Gesellschaft, wenn man jetzt das Weiße Haus sprengt. Mein hässlich ist das Ding eh, also was soll's. Ja. Aber es wurde teilweise von Schwarzen gebaut, so heißt es ja im Volksmund. Ich glaube aber auch, dass das so teilweise gelogen ist. So. Da müsste doch das Weiß-Schwarze Haus heißen. Ja. Oder dass die dann, Hijabs verteilt haben auf der Trump-Rally, auf dem Women's March. Da haben die Hijabs verteilt. Es gibt Videoaufnahmen davon, wie Frauen anderen Frauen so ein Symbol der Unterdrückung von Frauen auflegen, okay? Es gab auch Leute, die haben die amerikanische Flagge als Hijab getragen. Ja, es gibt halt dieses Poster, wo da so eine Muslima ist, so eine total gefotoshoppte, saubere Muslima, ja, vor allen Unschönheiten so befreit, perfekte Augenbrauen, Augen, Nase, Lippen, ne, in so einer amerikanischen Flagge. So, haha. Eich. Ich meine, die Rede von Trump fand ich auch sehr merkwürdig, muss ich sagen, ja. Also an dem ganzen Bane-Posting. Ja, dieses America first, America only, America blah. Und so viele Versprechungen, halt so ein Schwachsinn wie, ihr Ignorierten, ich verspreche euch, niemand wird euch mehr ignorieren. Das ist Tschutki-Plan. Was ist das für ein schwachsinniges Versprechen? Das, was da steht, das ist Russisch und da steht so viel wie, wir haben einen klaren Plan. Ja. Wir haben einen klaren Plan als Anarchisten, einen klaren Plan. Dann listen die da Sachen drauf auf, so wie Selbstbestimmung, Selbstorganisierung und Solidarität. Ja, ist alles klar. Oder? Solidarität, solange man nicht das Non-Aggression Principle verletzt. Und Thunderfoot zweifelt jetzt an, dass es da Proteste gab, oder was? Naja, also das ist jetzt auf jeden Fall nochmal zu dem Thema Mediennarrative und so. Thunderfoot hat sich hier dieses Video von Lauren Southern vorgenommen, das den Titeltrag Raw Violent Anti-Trump Protest Near Inauguration. Das war der Titel auch von dem Lauren Southern Video. Und also mir kam das dann auch schon so ein bisschen komisch vor alles. Also er sagt halt eben, dass das halt Anarchisten waren, die da durch die Gegend gerannt sind, die jetzt also nicht speziell Trump irgendwie brauchen als Vorwand, um da irgendwie einen Starbucks einzuschmeißen und so weiter und so fort. Ja gut, aber das ist ja immer das Problem. Das ist ja auch in Deutschland das Problem, dass der schwarze Block gehört zu den Leuten, die die Demo veranstalten, weil die den nicht aussperren. Punkt. Den habt ihr dabei und ihr seid schuld. Also dieses Raw, da ist überhaupt nichts Raw. Ne? Das hat alles geschnitten, dieses Video. Und dann zeigt er hier halt eben auch diese eine Szene, wo sie dann hier wirklich was irgendwie mit, also Lauren Southern halt mit ihrem, ja, so sehen die Anti-Trump-Leute aus und so ein Kram. Und zum Schluss gibt es halt also dieses eine Bild, was sie da zeigen in dem Video, von wo wirklich Trump auf irgendwelchen Plakaten klebt, die Leute, die da drunter stehen, die sind halt nicht vom schwarzen Block. Also die haben auch keine Vermummung und so. Das sind halt wirklich irgendwelche Anti-Trump-Protestleute. Und auch so dieses ganze Inszenieren, so als wäre das jetzt so schlimm da alles gewesen, das kam mir halt auch komisch vor, weil also ja. ich muss sagen, ich fand hier so Szenen wie gerade das jetzt mit dem Starbucks und so, das haben sie ja live im offiziellen Stream auch gezeigt, ungeschnitten. Also das sah schon, hätte ich keinen Bock rein zu geraten. Das waren auf jeden Fall gewaltbereite Arschlöcher. Ja, aber es ist halt der schwarze Block. Ja, eben. Und das ist ja das Ding, was halt Lauren Southern dann versucht so zu verkaufen, wie das sind jetzt hier die Trump-Gegner. Und die Trump-Gegner sind irgendwie die Antifa und so weiter. Ja, die positionieren sich halt schon so, dass die da Trump-Supporter angreifen und gewaltsam werden, aber so Carlos zeigt das Autistic Screeching. Das war weiter links, das war vor 2 Minuten. Ja. Ja, das ist, aber inzwischen sind ja auch schon verschiedene Blickwinkel und so aufgetaucht und es sieht sehr inszeniert aus, so als hätte sie das nicht nur ein. Das sind ja mehrere, die auch gleichzeitig schreien. Ja, aber auch von dieser einen Frau gibt es irgendwie verschiedene Aufnahmen. Also sie hat halt ihre 15 Minuten Ruhm jetzt, das ist doch schön. Und dann kommt die bestimmt in irgendeiner Live-Sendung in Nachrichten, so wird sie auch nochmal interviewt, so. Interessant auf jeden Fall, dass Thunderfoot sich hier schon wieder so viele Downvotes einfängt. Weil jetzt, also ich muss ja sagen, der komische Lauren Southern glaube ich halt auch ziemlich wenig, nur noch mittlerweile. Also als sie ja in Deutschland war letztes Jahr, da hat sie irgendwie so ein Foto gezeigt von so ein paar Polizisten, die da in einer Reihe irgendwie stehen, sich gegenseitig angucken in einem Bahnhof und dann irgendwie behauptet so, hier, die verfolgen mich. Hm? Und da habe ich ja dann geschrieben so, das ist halt normal, ne? Also in großen Städten, da sehen die Polizisten in den Bahnhöfen halt so aus. Und die haben auch irgendwie, also die hat so größeres Gewehr auch in der Hand und so. Ne? Das ist halt seit 2000 irgendwie, 2001, ist das halt so das Bild. Und ja, und sie hat dann irgendwie gemeint so, ja, aber woher wussten die dann, wie ich heiße? Ja, dann habe ich sie halt gebeten, irgendwie einen Beweis dafür zu bringen, so, dass sie mit ihr da irgendwie geredet haben oder irgend so ein Kram. Weil auf dem Foto haben die halt nur mit sich selber da irgendwie geredet, als sie daneben stand und die fotografiert hat. Und naja, ist natürlich nichts gekommen. Ne? Und ich glaube das auch nicht. Also, Lauren Southern ist im Endeffekt der weibliche Gegenpol zu Milo. Das sind Leute, die möchten gerne an dieser momentanen Entwicklung profitieren. Oder von. Ja, und auch diese ganze Rebel-Media-Scheiße. Ne? Da gibt es so viel Kram, wo ich irgendwie Hände in meinen Kopf zusammenschlage. Zum Beispiel dieses Ding mit, da gibt es jetzt so einen neuen Kanal oder so neue Sendungen vielmehr von einem, der da irgendwas über Europa und so ein Kram da irgendwie redet. Und dann hat er da irgendwie behauptet, die die europäische Krise wäre auch so wie in Amerika gewesen, dass wir so viel Geld verliehen hätten an irgendwelche armen Leute, um sich ein Haus zu bauen, was völliger Quatsch ist. Und dann hat er da ein Bild gezeigt von Deutschland, was kein Bild von Deutschland war, sondern von Frankreich, aber halt eben in Schwarz-Rot-Gold. Und ja, da hat er so ein Bullshit, ne? Oder dieser komische Ezra Levant mit seinem von wegen die NSA ist gut und, und so ein Kram und das beschützt uns nur vor den Bösen. Wo ich auch drunter geschrieben habe, so ja, gib mir all deine Passwörter für all deinen Kram, so ich muss das jetzt mal kontrollieren. Du hast doch eh nichts zu verbergen. Ich habe hier nochmal einen Link reingehauen, wie es nach so einer Frauendemo in Washington oder wo auch immer aussieht. Kannst du ja nochmal zeigen. Welchen? Den letzten, den ich in die 1955. Nee. Das ist wieder der mit der Jacke. Echt? Ja. Verdammt, ich hat's nicht gemacht. Habt ihr schon mitbekommen, dass die eine von den Hauptorganisatorinnen von dem Women's March eine war, die so Posts gemacht hat auf Twitter wie Das habe ich ja vorhin schon angesprochen, aber ja. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt eine von den Hauptorganisatoren war. War sie. Sie hat dann so Tweets rausgehauen gehabt, wie unter Scharia muss man keine Zinsen bezahlen, genau, keine Zinsen bezahlen. Und solange ihr hier Zinsen bezahlen müsst, habt ihr auch keinen Scharia. Also hier so irgendwie freut euch oder Trump hat Unrecht und es findet keine Islamisierung statt oder ich weiß nicht, was sie damit aussagen wollte, aber so jemand, ja, so ist halt, ja, Hauptorganisatorin bei so einem Ding. Ja, ja, das hatte auf jeden Fall so eine Richtung von wegen, ist doch alles gut mit dem Islam und so und Donald Trump ist einfach nur bigoted, wenn er das irgendwie nicht gut findet. Ja, und so sieht es dann aus, wenn die Feministinnen nach Hause gehen. Ja. Ja, dann lassen sie da alles liegen und die Männer, die da die gefährlichen Jobs haben und die schwierigen Jobs haben von Müllabfuhr und so, müssen das. Du kannst aber glauben, dass die Straßenreinigung zum großen Teil männlich ist. Ja, ist sie halt einfach. Ja, und selbst wenn eine Frau dabei ist, ja toll, dann haben Feministen halt ihren Schwestern, wie sie das gerne bezeichnen, so andere Frauen als Schwestern zu bezeichnen, so gerade halt ja ins Gesicht gespuckt, halt so, ja toll, super. Ich sehe schon die Kamerateams, die da stehen und darauf warten, dass sie ein schönes Bild machen können von irgendwelchen Männern in so Care-Robotern da irgendwie so Autos und die dann mit grimmiger Miene irgendwie über die Frauenplakate fahren und die ihre Maschine aufsaugen. Wegmachen, so nach dem Motto, hier Symbolbild, die Frauenrechte werden mal wieder von bösen Patriarchen vernichtet. Ja. Die behandeln unsere Forderungen wie Abfall. Ja, aber ehrlich, ich meine, was wäre das zu viel verlangt, die Scheiße, die man da hingetragen hat, auch wieder nach Hause zu tragen und sie in den Papiermüll zu tun? Wirklich? Ja, das wünscht den halt. Leuten, die da arbeiten, das nicht, aber wenn es jetzt noch regnen sollte, nachdem die den Scheiß dahin geschmissen haben, haben die richtig viel Spaß. Ja, das zeigt doch eigentlich einfach nur, dass so ein Ding eigentlich nur dafür gemacht wird, damit Leute wie früher im Rom so sich zusammentreiben können, mal so richtig abfeiern können, so Adrenalin ausstoßen und dann ja halt nach Hause gehen, alles hinwerfen und wieder Routine kommt rein, ne? Ach. Naja, ich habe da noch einen Link reingepostet bei uns in unserem Chat zum Thema hier Frauen an dem Women's March Ding, wie sie anderen Frauen so Hijabs anziehen. Es ist halt einfach so skurril, okay? Das ist doch ein Mann da hinten, oder? Ach, da meine Güte. Ja, ist es. Es ist ein Mann da hinten, ja. Und die Pussy hat's auf den Hijab drauf, jawohl. Aber jawohl. Das ist nicht kulturelle Aneignung, oder was? Nee, das ist ja für einen guten Zweck. So ein Hijab tragen ist keine kulturelle Aneignung, aber Dreadlocks haben ist kulturelle Aneignung. Es kommt immer auf den Kontext an. Ja, also der Prophet Mohammed in seinen späteren Jahren, der hätte das bestimmt auch alles gut gefunden, was die da machen. Hat er nicht sogar den Pussyhat den ersten gehäkelt? Bestimmt, ja. Ach, Mann. Na gut. Das ist ein Frauenrechtler, habe ich gelernt. Hast du wieder zu viel Chebli geguckt? Was für Dick? Diese von in Berlin, die Tante, Chebli. Oh, vergleichbar, Gümüşay, Ülüşay oder wie sie alle heißen. Chutney, Gemüse, wie sie alle heißen. Tja. Man möchte es nicht wahrhaben, aber man kann es nicht ignorieren. Wir sind schon fertig. Ja. Abel, das hat uns eine Stunde gekostet, bis du nicht da bist. Mach mal deinen Job fertig. Ja? Sonst. Genau, hier, mach mal ein bisschen mehr unbezahlte Arbeit, bitte. Ja. Ja. Schauen wir mal, was die nächste Woche bringt. Wir sind auf jeden Fall Sonntag wieder da und hoffentlich dann auch wieder in voller Stärke. Und wenn was unter der Woche passiert, Dritter Weltkrieg, Trump Rücktritt, Vizorek wird Kanzlerin oder so, werden wir euch informieren und sind dann sicher zwischendrin auch mal da. Ja. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken und Disliken und so diskutieren im Chat. Das freut mich persönlich echt immer so zu sehen, dass da Leute auch mal zuschauen. Das ist toll. Danke. Ja. Ciao, ciao. Macht's gut.